Sie hören Dark Rome, das geheime Leben der Römer von Michael Sommer, gesprochen von Peter Bieringer, ein Hörbuch des Verlags C.H. Beck. Mysterium. Das nächste Fremde. Einer der sieben Hügel Roms ist der Aventin. Was in der Antike eine arme Leutegegend war, ist heute ein elegantes Wohnviertel. Prächtige Villen säumen ruhige Straßen. Die letzte Hausnummer an der Via Santa Sabina hat eine Kirche. Santa Maria del Priorato. Das klassizistische Gotteshaus, das noch Spuren des Rokoko ahnen lässt, ist weltweit das einzige Bauwerk, das nach Plänen Giovanni Battista Piranesis errichtet worden ist. Der Architekt und Kupferstecher, der sein Leben der klassischen Architektur seiner Wahlheimat Rom widmete, liegt dort auch begraben. Die Kirche hat ihren Namen vom Priorat des souveränen Malteserordens, das sich gleich nebenan befindet. Der katholische Ritterorden, ein Relikt der Kreuzfahrerzeit, verwaltet von dem großen Komplex auf dem Aventin seine umfangreichen Liegenschaften in aller Welt. Eine Touristenattraktion ist weder Piranesis Kirche noch das Priorat, obwohl beide es durchaus verdient hätten, sondern das Tor, hinter dem das Grundstück des Priorats liegt. Genauer gesagt, das Schlüsselloch. Durch den Buco della Serratura dell'Ordine di Malta, auch Heiliges Schlüsselloch genannt, kann man nicht etwa einen Blick auf das Grundstück der Malteser erhaschen. Auch vom möglicherweise verbotenen Tun der Ordensritter wird niemand etwas mitbekommen, der sich in die Schlange der Neugierigen einreiht. Nein, das Schlüsselloch gibt den vielleicht schönsten Blick auf die Kuppel von St. Peter frei, die von dort immerhin 1,5 Kilometer Luftlinie entfernt liegt. Das Allerheiligste der katholischen Christenheit scheint direkt am Ende eines sorgsam gestutzten Laubenganges aus Lorbeerbäumen aufzuragen. Durch Schlüssellöcher spioniert man nicht, so wie man auch nicht an Türen lauscht. Das lernt man schon als Kind. Trotzdem ist genau das der Zweck dieses Buches. Einen Blick durch die Schlüssellöcher des alten Rom tun, um zu sehen, was dahinter steckt und vorgeht. Es sind die verbotenen Welten hinter den Portalen und Mauern, im Untergrund, im Geheimen, wofür die folgenden 10 Kapitel Begeisterung wecken wollen. Jenes Rom also, das nicht gesehen und gehört werden wollte, das aber Spuren hinterlassen hat und das wir mit den Methoden der modernen Wissenschaft dem Dunkel entreißen können. Die Reise durch das geheime Rom beginnt an der Schnittstelle zwischen Privat und Öffentlich, dort also, wo das Jedermann Zugängliche aufhört und das anfängt, was den Blicken der Allgemeinheit verborgen ist. Griechen und Römer waren überhaupt die Ersten, die diese Grenze sauber gezogen haben und damit, wenn nicht die Erfinder des Geheimen, so doch des Gegenteils sind, einer Öffentlichkeit, die allem, was sich im Verborgenen abspielt, mit einer gehörigen Portion Skepsis begegnet. Was das betrifft, waren die Römer noch um einiges konsequenter als die Griechen. Das zeigt sich daran, wie rabiat die Republik gegen die Mysterienkulte vorging, einen Import aus Griechenland, der sich seit dem 2. Jahrhundert vor Christus wachsender Beliebtheit am Tiber erfreute, aber sofort den Argwohn der Behörden weckte. Es zeigt sich auch an der Flut von Gesetzen, mit denen man Verbrechen Herr zu werden suchte, die im Geheimen geplant wurden. Bei näherer Betrachtung erweist sich, dass die Grenze zwischen Privat und Öffentlich, ebenso wie die zwischen heimlich und offensichtlich, in Rom anders gezogen wurde als in der Moderne, und zwar zum Teil auf uns befremdende Weise. In Deutschland ist es selbstverständlich, ja es gilt geradezu als Eckpfeiler der Demokratie, dass der Bundestag und alle anderen Parlamente öffentlich tagen. In der Römischen Republik war der Senat, wo Entscheidungen fielen, die für alle Bürger richtungweisend waren, ein unter striktem Ausschluss des Publikums beratender Herrenklub. Während der Senat also im Geheimen tagte, fanden die Römer und Römerinnen nichts dabei, Toilettensitzungen vor aller Augen abzuhalten, in trauter Runde in den öffentlichen Latrinen. Aus unserer Sicht unverständlich mutet auch an, dass Menschen, die das Opfer von Straftaten wurden, auf eigene Faust ermitteln und so das Verborgene ans Licht der Öffentlichkeit zerren mussten. Eine Staatsanwaltschaft, die das heute für uns erledigt, gab es nämlich nicht. Und dass Beamte in schweren Kriminalfällen Ermittlungen anstellen durften, hielt erst peu à peu Einzug in die römische Rechtspraxis. Vieles, was heute der Staat erledigt, war in antiken Gesellschaften Privatangelegenheit. Umgekehrt unternahm aber im römischen Imperium der Staat, vertreten durch das Militär, immer wieder den Versuch, die Produktion von Rüstungsgütern, heute fast überall Sache der Privatwirtschaft, zu einem staatlichen Monopol zu machen. Geradezu verwirrend sind die Grenzverläufe beim Thema Sexualität. Wer heute durch Pompeji spaziert, die luxuriöse Villa von Oplontis auf sich wirken lässt oder einen Rundgang durch das Nationalmuseum in Neapel unternimmt, stolpert förmlich über aufreizend offenherzige Bilder, die Paare in allen möglichen und unmöglichen Stellungen beim Sex zeigen. Die römischen Dichter Catull und Ovid waren ebenso Meister des Schlüpfrigen wie die zahl- und namenlosen Graffiti-Schreiber der Vesuvstädte. Zugleich aber verdunkelten die Römer schamhaft ihr Schlafzimmer, wenn Mann und Frau sich der schönsten Nebensache der Welt zuwandten. Römische Eheleute, der Oberschicht zumal, breiteten den Mantel des Schweigens über ihr Liebesleben. Junge Mädchen waren sexuell völlig unerfahren, wenn sie mit 14 den Bund fürs Leben schlossen. Nicht anders als moderne Gesellschaften litten die Römer unter Kriminalität, für die sich unter dem Deckmantel des Heimlichen Handlungsräume eröffneten. Giftmischer, Serienmörder, Betrüger, Brandstifter, Geldfälscher, Falschmünzer, Erpresser, Räuberbanden, sie alle trieben ihr Unwesen im Untergrund. Die Gesellschaft reagierte, indem sie das Gesetz gegen das Recht des Stärkeren setzte. Doch war der Staat, in dessen Händen heute das Gewaltmonopol und damit die Durchsetzung von Recht und Gesetz liegt, sozusagen auf Lücke gebaut, wenn es auch in der Kaiserzeit und besonders in der Spätantike die Tendenz dazu gab, dass staatliches Handeln in immer mehr Bereiche vordrang. Sicherheitsorgane, vor allem eine Polizei, fehlten fast ganz, und das Militär, das auch für die innere Sicherheit zuständig war, war in der Fläche mit dieser Aufgabe überfordert. Ganz abgesehen davon, dass es nicht selten Soldaten waren, die Zivilisten auch mit krimineller Energie drangsalierten. Dass es dennoch nicht drunter und drüber ging, lag daran, dass in der römischen Gesellschaft Bindekräfte am Wirken waren, die in vielen Bereichen das Fehlen eines staatlichen Gewaltmonopols aufwogen. Familie, Patronage und Klientelwesen, die Großzügigkeit von privaten Wohltätern, die Lebensmittel und Kleider an die breiten Massen verteilten und Großveranstaltungen wie Gladiatorenspiele ausrichteten, schließlich die christliche Kirche und ihre Organisation gaben Halt und füllten das Vakuum, das an der Stelle klaffte, wo sich in der Moderne der Staat um alles Mögliche kümmert. Sicherheit, Daseinsvorsorge, Infrastruktur. Noch heute gibt es das in Staaten, die schwach sind oder mit konkurrierenden Ordnungssystemen wie Stämmen und Clans ringen, in Zentral- und Vorderasien, in Afrika, auf dem Balkan und selbst in Süditalien, wo Großfamilien dort Sicherheit geben, wo der Staat versagt. Mafiös muten tatsächlich auch viele Strukturen der römischen Gesellschaft an, nur dass sie eben nicht mit dem Gewaltmonopol des Staates konkurrierten, wie die organisierte Kriminalität heute, sondern stattdessen seine Stelle dort einnahmen, wo er keine Aufgaben für sich sah. Trotzdem war der Staat auch im antiken Rom hinreichend stark, dass er sich gegen Versuche zur Wehr setzte, ihn durch Korruption zu unterwandern. Schon die Republik schuf sich gesetzliche Waffen gegen Amtsmissbrauch von Magistraten, vor allem da, wo sie ihre Macht in den Provinzen schamlos nutzten, um sich zu bereichern. Der römischen Führungsschicht glückte es in der von Catilina ausgelösten Krise, die Republik gegen den Versuch eines Einzelnen zu schützen, die Macht gewaltsam an sich zu reißen. 63 vor Christus verteidigte Cicero fast im Alleingang die Republik gegen die klandestine Verschwörung eines irrlichternden Aristokraten. 44 vor Christus versuchten irrlichternde Aristokraten in einer klandestinen Verschwörung, die Republik den Klauen des de facto Monarchen Caesar wieder zu entwinden. Nichts illustriert besser die politischen Verwerfungen als die Ironie, dass die Verteidiger der Republik knapp 20 Jahre nach Ciceros Sieg über Catilina selbst in den Untergrund abtauchen mussten. Die sich häufenden politischen Verschwörungen am Ende der Republik und in der römischen Kaiserzeit sind geradezu eine Signatur der Epoche. Sie sind Symptom des Kontrollverlusts, den die senatorische Elite im Lauf weniger Jahrzehnte durchlitt. Aus den Herren der Republik, die ihre Politik Fürsten und ganzen Völkern diktiert hatten, waren seit den Tagen des Augustus bloße Statisten geworden, aus deren Reihen die Kaiser ihr höheres Verwaltungspersonal rekrutierten. Und in der Umgebung von Herrschern wie Caligula oder Domitian zu leben, konnte lebensgefährlich sein. Ehe man sich versah, landete man auf einer Todesliste oder erhielt von einem freundlichen Centurio den Befehl zugestellt, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Um Kontrolle zurückzuerlangen, griffen die Opfer zum einzigen Mittel, das ihnen geblieben war. Sie verschworen sich im Geheimen, schmiedeten Mordpläne und brauten Gifttränke, um den Tyrannen ins Jenseits zu befördern. Oft gelang das, doch manchmal flogen die Verschwörer auch auf. Kontrollverlust erlebten aber nicht nur die hohen Herren im Senat, sondern immer wieder auch die ganz einfachen Leute. In einer Wirklichkeit ohne wissenschaftliches Weltbild und ohne fürsorglichen Staat wussten sie sich oft nicht anders zu helfen als dadurch, dass sie ihre Zuflucht zu höheren Mächten suchten. Weil die Götter meist weit weg und unerreichbar schienen, waren die Ansprechpartner nicht selten Wesen wie Dämonen oder Totengeister, das Mittel der Wahl magische Praktiken. Man schrieb Fluchtäfelchen, sagte Zaubersprüche auf oder braute magische Tränke. Erlösung und damit ein gewisses Maß an Kontrolle verhießen aber auch die Mysterienreligionen, deren Anhänger einen Initiationsritus durchlaufen mussten, um den Status von Eingeweihten zu erlangen. Was hinter den Mauern von Heiligtümern wie dem Demeter-Tempel von Eleusis vorging, blieb der Allgemeinheit verborgen. Die antike Religion hatte damit die Grenze zur Gemeinschaftsbildung überschritten, ein Weg, den das Christentum, zeitweise aus der Illegalität heraus, konsequent weiter beschritt. Ein Arkana-Bereich, ein Mysterium, ist heute der Teil der Weltgeschichte, der einmal das klassische Altertum genannt wurde. Die Antike, ihre Geschichte und Kultur sind aus den Lehrplänen weitgehend verdrängt worden, und wer auf der Schule nicht eine der alten Sprachen lernt, hat kaum noch die Chance, mit der Welt von Griechen und Römern mehr als nur oberflächlich in Berührung zu kommen. Das ist schade, denn mit dem antiken Mittelmeerraum gerät nicht nur eine in vielerlei Hinsicht einzigartige Doppelzivilisation aus dem Blickfeld, die jahrhundertelang der Referenzpunkt schlechthin für Denken und Wahrnehmung der Gebildeten war, sondern auch der historisch und kulturell kleinste Nenner, auf den sich ein sonst in jeder Hinsicht vielfältiges Europa vermutlich bis heute noch verständigen kann. Der klassische Philologe Uwe Hölscher hat die Antike in einem berühmt gewordenen Wort als das nächste Fremde bezeichnet. Fremd, weil sich eben die Wirklichkeit, in der Griechen und Römer lebten, fundamental von unserer heutigen Welt unterscheidet, aber doch eben auch relativ nah, weil sie, anders als die Vergangenheit Indiens, Chinas, Persiens oder gar Altamerikas oder des subsaharischen Afrika, mit unserer Gegenwart durch eine 2000-jährige intensive Rezeptionsgeschichte verbunden und außerdem durch das Erlernen zweier und nicht sehr ferner Sprachen recht leicht zu erschließen ist. Dass erst aus dem Wissen um dieses nächste Fremde vieles von unserer eigenen Wirklichkeit verständlich wird, hat vor gut 50 Jahren der Althistoriker Christian Meyer in einem »Was soll uns heute noch die alte Geschichte?« betitelten Aufsatz herausgearbeitet. In der Antike begegneten wir uns selbst überall in einer anderen Möglichkeit. Will sagen, über das Bekannte stolpern wir in Griechenland und Rom immer wieder in variierten, teilweise embryonalen, teilweise auch völlig verfremdet scheinenden Formen. Ohne die Möglichkeit, diesen fundamental anderen, aber eben mit unserer Wirklichkeit noch eng verflochtenen Standpunkt einnehmen und die Moderne gewissermaßen aus der Distanz betrachten zu können, hätten wir keine Möglichkeit wahrzunehmen, was das Besondere an unserer eigenen Epoche ist. Meyer formuliert es so: Wer nur die Neuzeit kenne, der stehe auf einem Bein in der Geschichte. Meyers Frage nach dem Sinn der Antike in der heutigen Zeit stellt sich immer wieder. Damals war es der Geist von 1968, der nicht nur den Muff von 1000 Jahren auskehren, sondern auch mit vermeintlich überkommenen Bildungsidealen aufräumen wollte. Heute gibt es keinen klassischen Kanon mehr, der gegen ökonomistisches Nützlichkeitsdenken von rechts und gegen den das gesamte geschichtliche Erbe Europas unter Rassismusverdacht stellenden identitätspolitischen Furor von links zu verteidigen wäre. Ein Klassizismus, der die Antike auf Lehr- und Spielplänen verankern will, weil sie vorbildhaft für unsere Gegenwart wäre, ist heute auch kaum noch zu vermitteln. Aber Meyers Kernaussage, dass die Gegenwart nicht versteht, wer sie nicht vom anderen Ende des historischen Kontinuums her denken kann, hat nichts von ihrer Aktualität verloren. Die griechisch-römische Antike ist ein Laboratorium, wo mit dem historisch Möglichen auf sensationell kreative Weise herumexperimentiert worden ist. Die folgenden Kapitel möchten einiges von dieser Experimentierfreude an moderne Leser weitergeben. Das Schlüsselloch soll den Blick freigeben auf die geheimnisvollen, untergründigen, verborgenen Seiten der Antike. Wie das in der Lochkamera gebündelte Licht eine Projektion auf die Mattscheibe wirft, so entsteht durch die Schlüssellochperspektive ein Abbild der Epoche, in dem das Nahe und das Fremde prägnante Konturen erhält. Und wie in Wahrheit nicht der Tempel von Eleusis eingemauert ist, sondern die Menschheit draußen durch die Beschränktheit ihres Wissens, so sind auch wir in den Mauern unserer Erfahrungen, Routinen und Denkmuster gefangen, wenn wir uns nicht trauen, einen Schritt aus unserer Welt herauszutun. Lassen Sie sich also einweihen in das Mysterium der römischen Antike. Kapitel 1 Secretum. Von verschlossenen Türen und geheimen Orten. Secretum ist das lateinische Wort für Geheimnis. Das Substantiv ist das neutrale Partizipperfekt-Passiv des Verbs secernere, was so viel bedeutet wie absondern, ausscheiden, trennen. Das deutsche Wort Sekret hat hier seine Wurzeln. Secretum ist etwas, das abgesondert, abgeteilt ist. Doch wovon? Es kann Abgeschiedenheit oder Einsamkeit bedeuten, dann bezieht es sich auf Orte, die entfernt von belebten Räumen liegen, oder es kann Heimlichkeit oder Geheimnis bedeuten, dann heißt Secretum, dass etwas der Sichtbarkeit entzogen ist. Secretum war für die Römer all das, was sich im Geheimen, hinter Schloss und Riegel, in den Häusern oder Köpfen abspielte. Um Secreta zu bewahren, musste oft erheblicher Aufwand getrieben werden. Man vertraute auf geheime Boten, Geheimschriften, zu Verschwiegenheit verpflichtete Freigelassene und Sklaven, deren Stillschweigen man vielleicht noch nachhalf, indem man ihnen die Zunge herausschnitt. Secreta waren aber auch Orte, die weit weg lagen vom Alltag der Menschen, verlorene Orte, Lost Places, an denen sich allenfalls die Geister der Toten einstellig eingaben. Es war kein Nachttopf da. Ein Buch, das sich mit dem Geheimen in der römischen Welt beschäftigt, muss zuerst dort ansetzen, bei der Frage, wo das Öffentliche aufhört und das anfängt, was ihr entzogen ist und oft auch von ihr verborgen bleiben soll. Der Öffentlichkeit entzogen ist das Private, und auch unser Wort privat kommt aus dem Lateinischen. Das Adjektiv privatus ist fast bedeutungsgleich mit secretus. Es bedeutet allenfalls abgesondert, aber nicht allgemein, sondern spezifisch, im Sinne von abgeteilt von der Öffentlichkeit, zur Privatsphäre gehörend. Die Trennung zwischen öffentlichem und privatem Raum ist weniger selbstverständlich, als man glauben möchte. Noch im alten Ägypten und Vorderasien war sie nahezu unbekannt gewesen. Verwandtschaft regelte, wer wo wohnte. Familien, Clans und Stämme hausten zusammen. Ganze Stadtviertel waren Gemeinschaftseigentum von Großfamilien, deren Angehörige in den Häusern ein- und ausgingen. Rückzugsmöglichkeiten, gar eine Privatsphäre, die vor der weitläufigen Verwandtschaft verborgen geblieben wäre, gab es kaum. Die Schattenseite der solidarischen Familienbande war permanente soziale Kontrolle. Im Umkehrschluss gab es auch keine Öffentlichkeit. Alles war sozusagen privat. Die abstrakte Idee eines Gemeinwesens, gar eines Staates, war den altorientalischen Gesellschaften fremd. Selbst die großen Institutionen, deren Gebäude weithin sichtbar über der Stadt aufragten und von denen aus später ganze Reiche beherrscht wurden, Paläste und Tempel, waren Privatsache des Stadtherrn oder Königs und seines respektiven Familienanhangs oder eben eines Gottes. Deshalb kam es einer Revolution gleich, als um 700 vor Christus die Griechen begannen, Bereiche in ihren Städten zu schaffen, die allen gehörten. Straßen, Theater, Tempel, Öffentliche Gebäude waren für die Gesamtheit da, für die Stadtgemeinde, die Polis, die nicht etwa das Eigentum eines Königs oder Gottes war, sondern sich als Summe ihrer Bürger verstand. Der Begriff des Bürgers, der eben nicht Untertan, sondern als Souverän, Träger und Teilhaber der Gemeinschaft war, war ein radikal innovativer Gedanke. Das Bürgerrecht hatte vermutlich von allen politischen Neuerungen der klassischen Antike die durchschlagendste und nachhaltigste Wirkung. Unsere Demokratie wäre ohne dieses fundamentale Konzept überhaupt nicht zu denken. Der Bürger braucht Platz, wo er sein Bürgerrecht ausüben kann. Dieser Platz war bei den Griechen die Agora, der Marktplatz. Dort verkauften nicht nur Bauern ihre Waren, gingen Stadtbewohner ihren Besorgungen nach, wurden Gerichtsverhandlungen abgehalten und Geschäfte abgeschlossen. Auf der Agora standen auch die Amtsgebäude der Magistrate, wurden Feste gefeiert, in denen die Polis im Jahresrhythmus ihre Identität zelebrierte. Vor allem fanden dort, jedenfalls in der Frühphase der Stadtentwicklung, die Volksversammlungen statt. Dort trafen sich die Bürger in ihrer Rolle als Souverän, um über Gesetze, Amtsträger, Krieg und Frieden, kurz das Schicksal ihrer Gemeinschaft zu entscheiden. Weil die Polis und ihre Bürger ein und dasselbe waren, haftete jedweder Politik im antiken Griechenland ein entschieden totalitärer Zug an. Richter, Ratsmitglieder und viele Beamte wurden per Losverfahren bestimmt, Feste durch Beiträge der Bürger ausgerichtet, die Bewaffnung der schwer bewaffneten Milizsoldaten, der Hopliten durch sie selbst beschafft, selbst Kriegsschiffe und Privatleute finanziert und ausgerüstet. Entziehen konnte sich kein Bürger den Pflichten, die ihm die Gemeinschaft auferlegte. Dennoch gab es einen Rückzugsraum, wenn auch nur einen bedingten. Im Haus, griechisch Oikos, war der Bürger Familienmitglied. Die Rollen aller Haushaltsmitglieder wandelten sich, sobald hinter ihnen die Haustür zuschnappte. Wie um die Privatheit des von ihm besetzten Raumes zu markieren, schloss sich das griechische Haus gegenüber der Außenwelt fast hermetisch ab. Die Räume der ein- oder zweigeschossigen Bauten gruppierten sich um einen Innenhof, der von der Straße aus nur durch einen schmalen Eingang zugänglich war. Fast fenster- und schmucklos machten die Häuser nach außen einen abweisenden Eindruck. Die Römer übernahmen von den Griechen nicht nur in modifizierter Form diesen Wohnhaustypus, sondern auch die Agora, die bei ihnen Forum hieß, und das Konzept von öffentlichem und privatem Raum. Transmissionsriemen dafür waren die seit dem 8. Jahrhundert wie Pilze aus dem Boden wachsenden griechischen Siedlungen in Süditalien. Dort, auf sozusagen jungfräulichem Boden, probierten die Griechen vieles Neue zum ersten Mal aus. Einer der ältesten griechischen Marktplätze etwa befand sich in Selinus auf Sizilien. Denker wie der aus dem sizilischen Akragas stammende Empedokles und Parmenides aus Elea in Kampanien waren im 6. und frühen 5. Jahrhundert vor Christus Wegbereiter der griechischen Philosophie. Vieles von dem Neuen strahlte ins Mutterland zurück, manches aber auch nach Norden aus, Richtung Rom. Kampanien war die Landschaft, wo sich Griechisches und Italisches besonders intensiv und zukunftsweisend durchmischte. Noch vor den Römern wohnten die Schönen und Reichen zu Füßen des Vesuvs in Pompeji, in Häusern, die griechischem Wohngeschmack und Stilempfinden sehr nahe kamen. In Rom war das Forum, das in einer Senke zwischen den Hügeln Kapitol, Palatin und Esquilin lagen, der öffentliche Raum par excellence. Dort fand alles buchstäblich coram publico statt. Die Volksversammlungen auf dem Comitium, die Gerichtsverhandlungen unter freiem Himmel, später in den eigens dafür errichteten Basiliken, Amtshandlungen von Magistraten und Kulthandlungen von Priestern. Nichts war verborgen. Gleich nebenan tagte der Senat in einem festen Gebäude, der Kurie. Auf harten Bänken nahmen die hohen Herren mit ihren purpurgesäumten Togen Platz, feinsäuberlich nach Rang gegliedert, und ergriffen, ebenfalls dem Dienstalter nach, das Wort. Bei ihren Sitzungen blieben die Senatoren unter sich. Getagt wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Kurie glich einem Club. Members only. Zweck der Übung war selbstverständlich, dass geheim blieb, was die 300 Senatoren während ihrer oft stundenlangen Sitzungen miteinander diskutierten. Kontroversen blieben im inneren Kreis und wurden, so wollten es die Spielregeln der republikanischen Politik, nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen. An sie wandte man sich erst, sobald ein Beschluss gefasst war. Die Vertraulichkeit der Senatssitzungen war ein Grundpfeiler des politischen Systems. Der senatorische Amtsadel trat als homogene Gruppe mit hoher Binnensolidarität auf, obwohl man durchaus geteilter Meinung sein konnte. Dissens in der Kurie war in Ordnung, solange von ihm nichts nach draußen drang. Senatoren, die gegen diese goldene Regel verstießen, wie die Brüder Tiberius und Gaius Gracchus 133 und 123 vor Christus, stellten sich außerhalb des Konsenses und wurden von ihren Standesgenossen geächtet. Eine andere Art von Sitzung, die im Alltag der Moderne eher auf einem stillen Örtchen stattfand, brachte man übrigens in Rom in aller Öffentlichkeit hinter sich. Nur die wirklich Reichen hatten wassergespülte Toiletten in ihren Privathäusern. Wer in einer Insula, einem Mietshaus, wohnte, benutzte einen Kübel, der im Erdgeschoss stand und in die öffentliche Kanalisation entleert wurde. In Pompeji künden Graffiti vom Ärger vieler Hausbesitzer über Fäkalien, die von Passanten an ihrer Hauswand hinterlassen wurden. »Cacator sic valeas ut tu hoc locum trasea«, schrieb ein in Orthographie und Grammatik nicht ganz sattelfester Unbekannter. »Scheißer, möge es dir gut gehen, wenn du an diesem Ort vorübergehst.« Die Gäste einer Herberge hinterließen folgende Botschaft an der Zimmerwand: »Miximus in lecto fateor, peccavimus. Hospes sidicis quare, nulla matella fuit.« »Wir haben ins Bett gepisst, ich gebe zu, wir haben gesündigt.« »Wirt, wenn du fragst, warum, es war kein Nachttopf da.« Öffentliche Latrinen befanden sich an vielen Stellen in Rom und anderen Städten. Sie boten bis zu 80 Menschen Platz, aber keinerlei Privacy. Wie bei den berüchtigten Zwillingsklos der Olympiade von Sochi gab es keine Trennwände. Geschlechtertrennung war ebenfalls nicht vorgesehen. Dafür bot sich Gelegenheit zum zwanglosen Plausch. Die Bedürfnisanstalten wurden privat betrieben und finanzierten sich durch Eintrittsgelder und den Verkauf der Jauche als Dünger, den der Kaiser Vespasian mit seinem berühmten Ausspruch »Geld stinkt nicht, non olet« schamlos besteuerte. Immerhin gab es den Luxus von Holz- oder Marmorsitzen und in vielen, längst nicht allen, Latrinen wurden die Fäkalien durch Frischwasser aus den Aquädukten oder Brauchwasser aus den Thermen in den nächsten Abwasserkanal gespült. Dass sich die Benutzer nach getaner Arbeit mit dem gemeinschaftlich benutzten Xylospongium, einem Holzstab mit daran befestigtem Schwamm, den Allerwertesten abwischten und den Schwamm anschließend lediglich in Wasser spülten, findet sich als unbewiesene Behauptung in der älteren Literatur. Vermutlich war das Xylospongium einfach eine Toilettenbürste. Domus. Wenn das Forum öffentlicher und die Kurie eine Art halböffentlicher Raum war, dann sollte man meinen, das römische Haus sei, wie das griechische, der Ort schlechthin für das private Leben gewesen. Das stimmt aber nur zum Teil. Die Grenze zwischen privatem und einem weiteren halböffentlichen Raum verlief mitten durch die Domus, das Wohnhaus wohlhabender Römer. Dass es sich so verhielt, hing mit einer weiteren Besonderheit der römischen Gesellschaft zusammen. Anders als die griechische Polis gliederten den Bürgerverband der Römischen Republik Beziehungen zwischen Personen, die keinem Gesetz festgeschrieben und für Fremde kaum sichtbar waren. Nahverhältnisse zwischen oben und unten einer und Beziehungen zwischen Gleichen andererseits. Einfacher Bürgerverband mit Höhergestellten ein Verhältnis vertikaler Solidarität, das die Römer Klientel, Clientela nannten. Teil der Patronage, die Angehörige der Eliten über den Rest des Volkes übten, waren die Vertreter vor Gericht, Patrocinium. Dafür gehörte es zur Pflicht der Klienten, ihren Patronen regelmäßig die Aufwartung zu machen. Die allmorgendliche Begrüßung, Salutatio, der Klienten durch den Patron, fand in dessen Privathaus statt. Der Hausherr empfing die Schar im Tablinum, das an den zentralen Innenhof angrenzte, über den jedes römische Haus verfügte und im rückwärtigen Teil der Domus lag, das Atrium. Normalerweise war das Tablinum, wo sich der schwere, oft aus Marmor gefertigte Schreibtisch des Hausherrn befand, durch einen Vorhang vom Atrium abgetrennt, der beiseite gezogen wurde, sobald sich die Klienten im Innenhof versammelten. Ins Atrium gelangten die Besucher durch die Fauces, einen Flur, der den Innenhof mit der Eingangstür verband. Wörtlich bedeutet Fauces Rachen, und tatsächlich verschluckte der lange, schmale Korridor die Eintretenden wie eine Speiseröhre. Wer hindurchgelangt war, der befand sich gewissermaßen im sozialen Verdauungstrakt des Hauses, aber nicht in den Privatgemächern der Familie. Speise, Triclinia und Schlafzimmer, Cubicula, lagen zu beiden Seiten des Atriums. Hinter dem Tablinum befand sich der Garten, der später noch von Säulenhallen und weiteren Räumen eingerahmt war. Große Häuser besaßen auch im Obergeschoss private Räumlichkeiten. Dort war die Familie unter sich. Privat und öffentlich mischten sich in der Domus nicht nur beim Morgenempfang der Klienten. Ins Tablinum lud der Hausherr auch seine politischen Weggefährten, Amici. Amicus war eigentlich ein Freund, doch Freundschaft erstreckte sich vom Privaten weit in den öffentlichen Bereich hinein. Freunde verbanden Interessen, sie waren Alliierte im hochkompetitiven Geschäft der römischen Politik. Wer ein Amt anstrebte oder sonst etwas erreichen wollte, der versammelte zunächst seine Freunde um den großen Schreibtisch im Tablinum. Nach getaner Arbeit zog man sich zum gemeinsamen Essen ins Triclinium zurück. So manche politische Intrige dürfte hinter den Mauern einer römischen Domus ausgeheckt, so mancher Coup im Senat in der Verschwiegenheit eines häuslichen Tablinum vorbereitet worden sein. Die meisten Städte im römischen Imperium waren wie ein Rom im Kleinen. Das galt vor allem für die westlichen Provinzen, in denen es vor der Eroberung durch die Römer keine urbane Tradition gegeben hatte. Ob in Lyon, in Trier, London oder Sofia, wer zur einheimischen Oberschicht gehörte, wollte wohnen wie ein Senator in Rom. Anders lagen die Dinge weiter östlich. In Griechenland und Kleinasien, im Nahen Osten und in Ägypten gab es eine weit zurückreichende, tief verwurzelte Stadtkultur, die von Italien allenfalls Impulse empfing, im Wesentlichen aber auf ihrer Eigenheit beharrte. Wie viel Raum für Eigenheiten das Imperium bot, zeigt sich in der Stadt Dura Europos am Euphrat in Mesopotamien, ganz am Ostrand der römischen Welt. Dura Europos wurde um 300 vor Christus von dem Seleukidenherrscher Seleukos I. Nikator gegründet. Rund 200 Jahre später, Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus, eroberten die von Osten vordrängenden Parther die Stadt. Und schließlich, 166 nach Christus, wurde Dura Europos römisch, um wiederum knappe 100 Jahre später, 256 nach Christus, durch die Perser erobert und endgültig zerstört zu werden. Nach der Gründung durch Seleukos sah Dura Europos so aus wie alle griechischen Städte der Epoche, in der Mitte eine Agora, viel öffentlicher Raum, ein rechtwinkliges Straßenraster wie heute in Manhattan, dazwischen blockweise die Wohnbebauung. Die gleichen standardisierten Hofhäuser hätten auch in Milet oder Halikarnassos stehen können. Vom Tag der parthischen Machtübernahme an änderte sich dieses Schema langsam, aber sicher. Zwar blieb das Schachbrett der Blöcke bestehen, doch füllte sich der öffentliche Raum allmählich mit sich eng aneinander schmiegenden Wohnbauten. Der klare Planungsvorgaben voraussetzende, einheitliche Charakter der Blöcke ging mit der Zeit verloren. Häuser wurden geteilt oder per Wanddurchbruch zusammengelegt, abgerissen oder in neuer Gestalt errichtet. Ein Papyrus aus Dura Europos informiert uns über die vier Brüder Nikanor, Antiochos, Seleukos und Demetrios, die 88-89 nach Christus ein zweistöckiges Hofhaus von ihrem Vater erbten und per Los je ein Viertel des Hauses zugeteilt bekamen. Jeder Bruder erhielt einen Raum im Erdgeschoss und die darüberliegenden Zimmer. Umbaumaßnahmen waren die unausweichliche Folge, um die Baulichkeiten den neuen Bedürfnissen anzupassen. Die Großfamilie lebte fortan in einem Haus mit mehreren Eingängen von der Straße her. Jede Teilfamilie hatte ihre eigenen Räumlichkeiten, aber in einem Haus, das als Einheit erhalten blieb. Verschiedene Teile der Großfamilie hatten Kontrolle über unterschiedliche Zugänge zum Haus. Solchen Wohnstrukturen, in denen ein völlig anderes Verständnis von privat und öffentlich als das aus Hellas und Rom bekannte herrschte, begegnen Archäologen nicht nur in Dura Europos, sondern überall im Nahen Osten, aus ganz unterschiedlichen Epochen. durch die römische Machtübernahme am Euphrat änderte sich daran nichts. Fundamental wandelte sich hingegen das Gesicht der Stadt. In den 190er Jahren nach Christus bezog eine Kohorte der römischen Armee in der wichtigen Grenzfestung Dura Europos Garnison. Die Soldaten, alles in allem 1000 Mann, kamen nicht von sehr weit her, aus Palmyra, der Stadt in der Oase mitten in der syrischen Wüste. Sie waren gleichwohl ein Fremdkörper. Die gesamte Nordhälfte von Dura Europos wurde Kaserne und zum militärischen Sicherheitsbereich erklärt. Nicht nur Privathäuser waren auf einmal unerreichbar, auch Tempel verschwanden hinter einer hohen Mauer und konnten nur mit Sondergenehmigung betreten werden. Dura Europos war für alle sichtbar Garnisonsstadt geworden. Der Ausbau zur Garnisonsstadt war das sichtbarste Indiz dafür, wer die neuen Herren vor Ort waren. Wer entscheidet, wo und wie gebaut werden kann, besitzt, mit einem Wort des Soziologen Heinrich Popitz, datensetzende Macht. Sie ist für ihn die subtilste aller Machtformen, weil sie bestimmt, wie Menschen ihre Umgebung wahrnehmen, wohin sie gehen können und welche Wege ihnen versperrt sind, oft ohne dass sie merken, welcher Macht sie da ausgesetzt sind. Architektur ist auch ein wichtiges Mittel, um Dinge und Handeln Blicken zu entziehen, um abzusondern und so Privatheit, ja Geheimhaltung herzustellen. Drängte die Riegel der Pforte. Um Fremde draußen zu halten, das Private vor den Blicken Neugieriger und die Habseligkeiten vor dem Zugriff Krimineller zu schützen, reicht es nicht aus, Steine aufeinander zu schichten und Mauern zu bauen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, braucht Tür und Tor, dazu Aufbewahrungsmöglichkeiten für Bares und Geheimes. Sie schützen aber nur dann vor Unbefugten, wenn nicht jeder herankommt. Schlösser, die sich nur mit dem passenden Schlüssel öffnen lassen, sind das Mittel der Wahl, wenn man den Zugang zu etwas begrenzen möchte. Im Griechenland Homers war es bereits selbstverständlich, dass Wertgegenstände hinter Schloss und Riegel gelagert wurden. Als sich Penelope, die Gattin des reisenden Helden Odysseus, während dessen 20-jähriger Abwesenheit von Ithaka, mit einer wachsenden Schar von Freiern konfrontiert sieht, deren Geduld rapide schwindet, verfällt sie auf den Gedanken, die Männer einen Wettkampf im Bogenschießen austragen zu lassen. Wohlwissend, dass nur Odysseus in der Lage ist, seinen Bogen überhaupt zu spannen, lobt sie sich selbst als Preis für jenen aus, dem es gelänge, 12 Axtringe mit einem einzigen Pfeil aus diesem Bogen zu durchschießen. Die Waffe lagert in der Schatzkammer des Palastes, zwischen all dem, was Odysseus auf seinen Beute- und Kriegszügen an Wertvollem angehäuft hatte. Um hineinzugelangen, muss Penelope erst die Tür aufschließen. Fasste mit zarter Hand den schön gebogenen Schlüssel, zierlich von Erz gegossen, mit elfenbeinernem Griffe, eilete dann und ging, von ihren Mägden begleitet, zu dem innern Gemach, wo die Schätze des Königes lagen, Erzes und Goldes die Mengen und künstlich geschmiedetes Eisens. Selbst das Aufschließen der Tür ist Homer etliche Verse wert. Löste sie schnell vom Ringe den künstlichen Knoten des Riemens, steckte die Schlüssel hinein und drängte die Riegel der Pforte. Scharf hinblickend zurück, da krachten laut, wie ein Pflugstier brüllt auf blumiger Au, so krachten die prächtigen Flügel, von dem Schlüssel geöffnet, und breiteten sich auseinander. Schloss und Schlüssel sind Hightech-Utensilien, klare Indizien, dass man auch auf der Insel Ithaka nicht hinterm Mond lebt, sondern Anschluss gefunden hat an die Zivilisation mit ihren Segnungen. Der Schlüssel ist aus Eisen, nicht aus Holz und mit einem Elfenbeingriff verziert. Das ist ein untrügliches Zeichen, dass Penelope hier nicht mit einem simplen Werkzeug, sondern mit einem Statussymbol hantiert, das seinen Wert nicht nur daraus bezieht, dass es den Weg zu den Schätzen freigibt. Der Mechanismus, den Homer beschreibt, war primitiv, aber im antiken Griechenland weit verbreitet. Er bestand aus einem Holzriegel, der an der Innenseite der Tür angebracht war. Durch einen Riemen oder eine Schnur wurde er von außen in die Schließstellung gezogen und dann verknotet. Wollte man die Tür wieder öffnen, so stieß man den Riegel mit einem langen, hakenförmigen Gegenstand, dem Schlüssel, zurück. Die Tür sprang auf. Der Mechanismus bot relativ wenig Sicherheit, weil er sich mit jedem beliebigen Haken öffnen ließ. Wohl deshalb vertraute Penelope zusätzlich auf einen komplizierten Knoten, den nur sie zu öffnen verstand. Doch schon im alten Mesopotamien und Ägypten waren effektivere Schlösser bekannt. Man konstruierte ein System aus Sperrstiften, die der Schwerkraft folgend von oben in den Riegel einfielen, ihn arretierten und nur mit einem präzise angepassten Schlüssel so nach oben verschoben werden konnten, dass sich der Riegel bewegen ließ. Anfangs waren Schlösser und Schlüssel aus Holz, später immer mehr Bauteile aus dem widerstandsfähigeren Eisen. Außerdem wurden die Stiftkonstruktionen immer komplizierter und die Schlüssel variantenreicher, sodass sich der Mechanismus nicht mehr so leicht überlisten ließ. In römischer Zeit waren Schlösser, anders als zur Zeit Homers, längst allgegenwärtig. Dennoch gab man sich in der Öffentlichkeit gern als Besitzer von Wertsachen zu erkennen, die eingeschlossen werden mussten. Reiche Römer trugen ihre Schlüssel gern an Ringen, was neben der öffentlichen Zurschaustellung von Wohlstand den unabweisbaren Vorteil hatte, dass man sie nur schwer verlieren konnte. Das Oberhaupt einer Familie von Rang trug als Zeichen seiner Autorität einen goldenen Schlüssel am goldenen Ring. Später wurde das Tragen von Ringen mit daran befestigten Schlüsseln auch unter Frauen Mode. Mit Herstellung und Verkauf von Schlössern ließ sich gutes Geld verdienen. Der Händler Caratulius aus Metz ist auf seinem Grabstein mit einer Tunika und einem Mantel bekleidet dargestellt und mit zwei Ketten samt Vorhängeschlössern sowie einem Schloss unter seinem rechten Arm und einem Schlüssel in seiner linken Hand. Als wären diese Symbole nicht klar genug, weist auch die Inschrift Caratulius, der seinem Namen nach keltischer Herkunft ist, als Negotiator Artis Clostrariae aus. Heute würde man sagen, als Spezialisten für Sicherheitstechnik. Überall in der römischen Welt haben Archäologen Vorrichtungen gefunden, mit denen die Menschen sich selbst und ihren Besitz schützten. Die Türen von Privathäusern waren mit Schlössern gesichert, die Bewohner, vor allem Frauen, verwahrten ihre Habseligkeiten in verschließbaren Kästchen, Ketten mit Vorhängeschlössern verhinderten, dass Gegenstände weggetragen oder Sklaven entlaufen konnten. Schlafzimmertüren in Pompeji und Herculaneum wurden mit einfachen Riegeln verschlossen. Selbst in Militärlagern traute man einander offenbar so wenig über den Weg, dass man alles, was nicht niet- und nagelfest war, gut verschlossen aufbewahrte. Darunter vermutlich auch geheime Dokumente, die neugierigen Blicken und dem Zugriff Unbefugter entzogen sein sollten. Das Militär besaß sogar eigene Werkstätten für die Produktion von Schlössern und Schlüsseln. Die Technik wurde in römischer Zeit immer raffinierter und sicherer, die Funktionsweise von Schlössern komplizierter und vielfältiger. Federn sorgten nun statt der Gravitation dafür, dass die Sperrstifte den Riegel arretierten. Gelöst werden konnten sie nur durch erhebliche Kraft, wie sie allein mit einem Metallschlüssel ausgeübt werden konnte. Die Anordnung der Stifte wurde so modifiziert, dass sie ausschließlich mit einem bestimmten Schlüssel zu öffnen waren. Der Bart, der jedem Schlüssel Einzigartigkeit verleiht, trat seinen Siegeszug an. Anders als bei modernen Schlössern führte man den Schlüssel zunächst schräg ins Schloss ein und drehte ihn dann, sodass er rechtwinklig stand und der Bart in die Öffnung des Riegels griff, um mit einer Schiebebewegung die Sperrstifte zu verdrängen. Noch anspruchsvoller war eine neuartige Mechanik, bei der die Stifte wie bei modernen Schlössern per Drehung des Schlüssels bewegt wurden. Allem technologischen Fortschritt zum Trotz, ganz allein mochten sich die Römer nicht auf die Sicherheit verlassen, die Schlösser, Riegel und Beschläge boten. Schutz versprachen auch magische Sprüche, Bilder und Symbole, die man am Eingang oder vor der Türschwelle anbrachte, um Böses zu bannen. Hic habitat felicitas, nihil intret mali. Hier wohnt das Glück, nichts Böses soll eintreten, heißt es auf einer spätantiken Mosaikinschrift aus Salzburg. Als besonderes Übel galt der Neid auf den Besitz anderer Leute. Ein Mosaik von der Insel Kephallonia zeigt Phtonos, die Verkörperung von Neid und Missgunst, wie er von wilden Tieren zerrissen wird. Im Zweifel war der Zauber stärker als jedes noch so raffinierte Schloss. In den Eingangsschlünden des Orkus. Unverschlossen, aber gleichwohl respektgebietend, war ein Eingang, durch den nach seiner Landung auf dem italienischen Festland Aeneas schritt. Dahinter lag ein buchstäblich verlorener Ort, das Totenreich der Unterwelt, über die der Gott Pluto wachte. Der reisende Held Aeneas war aus dem brennenden Troja geflohen, als es die Griechen eroberten und dann von den Göttern auf eine 10-jährige Irrfahrt quer durch das Mittelmeer geschickt worden, genau wie Odysseus. Am bekanntesten ist die Bearbeitung des Mythos durch den augusteischen Dichter Vergil, dessen Epos in 12 Gesängen die Stationen der Irrfahrt bis zum Kampf um Mittelitalien schildert, wo es Aeneas Sohn Ascanius bestimmt ist, die Vorgängersiedlung der späteren Weltstadt Rom zu gründen. Als er in Kampanien zuerst italienischen Boden betritt, hat Aeneas bereits etliche Etappen seiner Reise absolviert. Der Held und seine Gefährten versuchen immer wieder, sich durch die Gründung einer Stadt eine neue Heimat zu schaffen. Doch das misslingt jedes Mal, weil das Ziel der Mission ja in Italien liegt. Nach einiger Zeit verschlägt es die Trojaner nach Nordafrika, wo sie im Karthago, der Königin Dido, gastliche Aufnahme finden. Aeneas und die schöne Karthagerin verlieben sich ineinander. Doch stört der Götterbote Merkur das Techtelmechtel und erinnert den stets pflichtbewussten Aeneas an seine Aufgabe. Der Held bricht eilig auf und lässt eine tödlich gekränkte Dido zurück, die sich den Dolch in die Brust rammt, zuvor aber noch Aeneas und alle seine Nachkommen mit einem Fluch belegt. Der Grundstein zum späteren Jahrhundertkonflikt zwischen den Mächten Rom und Karthago ist damit gelegt. Als nächstes steuern die Troja-Flüchtlinge Sizilien an, wo in Drepanon Anchises stirbt. Aeneas veranstaltet für seinen Vater prächtige Leichenspiele, bevor die Flottille gegen Italien aufbricht. Nach der Landung bei Kyme begibt sich Aeneas zur weissagenden Sibylle, die in einer Höhle unweit der Stadt lebt, dort grausige Rätsel singt und ihre Prophezeiungen auf Eichenblätter schreibt. Die Höhle fungiert auch als Zugang zur Unterwelt, in die Aeneas Einlass begehrt, um Anchises ein letztes Mal zu sehen. »O Sohn des Trojaners Anchises«, warnt die Sibylle den Neuankömmling, »göttlichem Blut entsprost, leicht steigst du hinab zum Avernus. Tag und Nacht steht offen das Tor zum finsteren Pluto.« Kaum jemandem hingegen sei es gelungen, aus der Unterwelt wieder an die Oberfläche zurückzukehren. Aber den Schritt zurück zu den himmlischen Lüften zu wenden, das sei die große Kunst. Die Sibylle trägt Aeneas ein paar Dinge auf, die er zuvor zu erledigen habe. »So erst wirst du die Haine der Styx unwegsam für alle Lebende schauen.« Dann könne er das große Abenteuer wagen, in die Unterwelt hinabzusteigen. Aeneas bestattet seinen Gefährten Misenus, pflückt einen goldenen Zweig, weiht ihn Plutos Gattin Proserpina, die Persephone der Griechen, und opfert schließlich 2 Rinder zur Sühne. Der Sibylle folgend stürzt er sich in den Abgrund und schreitet durch ein dystopisches Panorama dem Totenreich entgegen. Im Vorhause bereits, in den Eingangsschlünden des Orkus, haben ihr Lager, der Gram und die rächenden Ängste gebettet, hausen mit bleichem Gesicht Krankheiten, bekümmertes Alter, übelberatender Hunger und Furcht und schmählicher Mangel, Schreckengestalten, entsetzlich zu schauen, der Tod und die Mühsal. Aeneas begegnet am Ufer des Styx, noch immer von der Sibylle geführt, den Schatten der Unbestatteten, die der Fährmann Charon nicht über den Grenzfluss zum Totenreich lässt. Aeneas jedoch dient der goldene Zweig als Fahrkarte und Charon nimmt ihn mit hinüber. Die Sibylle betäubt den dreiköpfigen Kerberos, den Wächter der Unterwelt, mit einem Gemisch aus Kräutern und Honig, und die beiden schlüpfen durch das Tor in die Schattenwelt. Sie treffen zuerst auf Dido, die Aeneas erfolglos zu besänftigen versucht, dann auf die trojanischen und griechischen Kriegshelden. Schließlich erreichen sie ein weiteres Tor und treten ein in das heitere Gebiet, in des glücklichen Haines anmutsvolles Geheg und der seligen frohe Behausung. Dort findet der Held schließlich seinen Vater, der ihn bei der Hand nimmt und zu besonders auserwählten Seelen führt, die in der Unterwelt wie in einer riesigen Recyclinganlage auf eine neue Rolle im Diesseits vorbereitet werden. So sieht er seine Nachkommen, Silvius, Aeneas Silvius und Numitor, die Könige von Alba Longa, Romulus, den Gründer Roms, Caesar, den Diktator und schließlich Caesar Augustus, Vergils Patron und Begründer des römischen Prinzipats, des göttlichen Sohn, der die goldenen Zeiten wieder nach Latium bringt. Diese Stelle ist der eigentliche Fluchtpunkt von Aeneas' Exkursion in die geheimen Gründe des Schattenreiches. Er tritt hier seinem alter Ego aus Vergils eigener Epoche gegenüber, dem Aeneas an männlicher Tugend, Virtus und Pflichtbewusstsein, Pietas, ebenbürtigen Friedensherrscher, dem Rom nach allgemeiner Auffassung ein goldenes Zeitalter verdankt. Als sich Aeneas und sein späterer Nachfahre Auge in Auge gegenüberstehen, enthüllt Anchises seinem Sohn die Mission Roms, die er selbst vorzubereiten hat. Dein sei, Römer, das Amt, als Herrscher die Völker zu zügeln. Dies ist die Kunst, die dir ziemt, die Gesetze des Friedens zu schreiben, dem, der gehorcht, zu verzeihen, Hoffärtige niederzukämpfen. Damit hat Aeneas die Information erhalten, die er benötigt. Er kann in die Welt der Lebenden zu seinen Gefährten zurückkehren. Doch der Abstecher in die Unterwelt endet mit einem Rätsel, mit dem Vergil auf eine Stelle in Homers Odyssee anspielt. Zwei Tore des Schlafes bilden den Ausgang, eines aus Horn, dem wahrhaftige Schatten entgleiten, und eines aus Elfenbein, das nur Lügengespinste, täuschende Träume entlässt. Anchises führt Aeneas und die Sibylle zu diesem zweiten Portal. War also alles nur ein Traum? Zu dem einer, der den Helden nicht die Wahrheit, sondern ein Trugbild schauen ließ? Oder vergisst Aeneas nach seinem Wiedereintritt ins Diesseits alles, was er in der Unterwelt gesehen hat? Dann würde nur der Leser das Geheimnis kennen, Aeneas hingegen wäre ahnungslos geblieben. Die Unterwelt war der vielleicht schauerlichste verlorene Ort der Antike, aber keineswegs der einzige. Eine Pforte schloss sich auch hinter den überlebenden Bewohnern des unglücklichen Karthago, nachdem der römische Feldherr Scipio Aemilianus die Stadt erobert, zerstört und ihren Boden verflucht hatte. Die letzten Karthager traten den Weg in die Sklaverei an und über die wüste Städte ihrer Stadt wachte fortan das römische Gesetz wie ein Kerberos. Niemand sollte sie je wieder betreten, kein Mensch sich dort ansiedeln, von wo so viel Gefahr für Rom ausgegangen war. Karthago war für alle Ewigkeit verflucht. Doch wie lange dauert eine Ewigkeit? Bereits ein Vierteljahrhundert nach Karthagos Ende schmiedete ein römischer Politiker Pläne, das Gebiet Karthagos wieder zu besiedeln. Mit italischen Kolonisten, die in der Heimat ihr Land verloren hatten und in Afrika neu anfangen wollten. Mit 6000 Siedlern stach Gaius Gracchus, so hieß der Mann in See, um Karthago als Colonia Iunonia Carthago neu zu gründen. Jedoch wurde das Projekt schnell abgeblasen, weil die Omina ungünstig waren. Noch war die Zeit nicht reif für eine Wiederbesiedlung Karthagos. Caesar versuchte sich kurz vor seiner Ermordung ebenfalls an einer Koloniegründung, doch erst sein Stellvertreter Marcus Antonius konnte sie 44 vor Christus in Angriff nehmen. Endgültig eingeweiht wurde die Colonia Julia Concordia Carthago unter dem jungen Caesar, dem späteren Augustus, 29 vor Christus. Ein verlorener Ort im wahrsten Sinn des Wortes war nach dem verheerenden Vesuv-Ausbruch des Jahres 79 nach Christus Pompeji, die kampanische Landstadt zu Füßen des großen Vulkans. Eines Kerberos als Wächter bedurfte es dort nicht. Ein Regen aus Asche und Bimsstein ging über der Stadt nieder, die unter einer bis zu 25 Meter dicken Schicht des luftigen Materials fast vollständig verschüttet wurde. Fast, denn einige Dachfirste und höhere Gebäude ragten aus dem Durcheinander heraus. Wer der Zerstörung entkommen war, konnte also zurückkehren, um nach seinen Habseligkeiten zu graben. Andere kamen, um zu plündern. Etliche Statuen und andere Wertgegenstände wurden in der Zeit unmittelbar nach dem Ausbruch geborgen. Dann geriet Pompeji für Jahrhunderte in Vergessenheit. Von einzelnen Raubgrabungen abgesehen, blieb die antike Stätte unbehelligt, bis der Architekt Domenico Fontana 1592 bei Kanalbauarbeiten auf zahlreiche Inschriften stieß. Der Fund blieb erst einmal weitgehend unbeachtet. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts begannen planmäßige Ausgrabungen, und 1763 gelang es, den Fundplatz anhand einer Inschrift zu identifizieren. Seither entreißen Archäologen der Stadt Geheimnis um Geheimnis. Zuletzt im Wettrennen mit Raubgräbern einen fast intakten Prunkwagen aus Eisen, der mit an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig lassenden erotischen Darstellungen versehen ist. Kapitel 2: Bettgeschichten von Kaisern und Kurtisanen. Die Römische Republik begann mit einer Vergewaltigung. So jedenfalls will es der römische Mythos. Im noch kleinen und relativ unbedeutenden Rom regierte Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus der herrschsüchtige König Tarquinius Superbus, Spross einer etruskischen Dynastie. Während man die feindliche Stadt Ardea belagerte, kamen die jüngeren Vertreter der Dynastie im Zelt des Prinzen Sextus Tarquinius zusammen und führten, unter Männern, ein Gespräch über Frauen. Lucius Collatinus, der einzige aus der Sippe, der mit einer Römerin verheiratet war, brüstete sich, seine Gattin Lucretia sei die tugendhafteste aller Frauen. Zum Beweis lud er die Verwandtschaft in sein Haus ein, und siehe da, Lucretia saß sittsam am Spinnrad, während die anderen Frauen Orgien feierten. In der Nacht schlich sich Sextus Tarquinius ins Haus und vergewaltigte die sich tapfer wehrende Lucretia, die kurz darauf alles ihrem Vater und ihrem Ehemann berichtete, sich dann ein Messer ins Herz stach und so ihrem Leben ein Ende setzte. Die Untat des Königssohns brachte das bereits morsche Regiment der etruskischen Dynastie zum Einsturz. Tarquinius Superbus wurde vertrieben, Rom eine Republik. Eheliche Pflichten. Die Episode zeigt, Sittsamkeit und Keuschheit standen am Tiber hoch im Kurs. Moribus antiquis res stat Romana virisque, dichtete Ennius, der erste Poet der Republik. Rom steht und fällt mit den alten Sitten und den Männern. Selbst das Zeigen von Emotionen in der Öffentlichkeit war verpönt. Der ältere Cato war ein Senator von altem Schrot und Korn, der wie Ennius eisern an alten Sitten und Gebräuchen festhielt. Vor dem dritten Punischen Krieg, in dem es Karthago an den Kragen ging, erregte er damit Aufmerksamkeit, dass er im Senat unablässig die Zerstörung der nordafrikanischen Rivalen forderte. 184 vor Christus bekleidete er das Amt des Zensors, das ihm die Macht gab, neue Senatoren zu berufen und Amtierende aus dem Hohen Haus zu verstoßen. Einem Kollegen, dem gute Chancen auf das höchste Staatsamt der Republik, dem Konsulat, nachgesagt wurden, schmiss er in hohem Bogen aus dem Senat, weil der in der Öffentlichkeit seine Frau umarmt hatte. Das war, meinte Cato, ein gravierender Verstoß gegen den Mos Maiorum gewesen, die geheiligte Sitte der Vorfahren, mit der man in Rom alles und nichts begründen konnte. Derselbe Cato soll allerdings privat durchaus pfleglich mit seinen Angehörigen umgegangen sein. Plutarch überliefert von ihm den Satz, dass wer seine Frau oder sein Kind schlage, Hand an das Allerheiligste lege. Der verwitwete Cato habe sogar in hohem Alter wieder geheiratet, und das weit unter seinem Stand, weil er seine sexuellen Triebe nicht habe unter Kontrolle halten können. Der konservative Hardliner stach damit gleich doppelt unter seinen Zeitgenossen hervor. Erstens war es durchaus nicht selbstverständlich, dass ein römischer Mann seine bessere Hälfte gut behandelte, genau deshalb hielt Plutarch den Ausspruch für zitierwürdig, und zweitens bestand die Erfüllung einer Ehe nicht in romantischer Liebe und auch nicht in gutem Sex, sondern in der Zeugung legitimer Nachkommen. Den Bund fürs Leben schlossen Römer in jungen Jahren und, wenn sie der Oberschicht angehörten, selten nur auf eigene Initiative. Für die großen Familien war die Ehe ein Instrument der Politik. Hochzeiten stärkten bestehende Allianzen oder begründeten neue. Es gab allerdings auch Ausnahmen. Ciceros Tochter Tullia etwa heiratete 50 vor Christus in dritter Ehe gegen den Rat ihres Vaters Publius Cornelius Dolabella, einen engen Gefolgsmann Caesars. Unter normalen Umständen waren Gefühle eine erwünschte, aber nicht notwendige Zutat zur Ehe. Die Liebe zwischen den Gatten erschien als glückliche Fügung oder als Zufall. Sie bestimmte weder die Form der Ehe noch die Grundbefindlichkeit eines Paares, urteilt nüchtern der französische Althistoriker Paul Vane. Dem Recht nach waren Knaben mit 14, Mädchen mit 12 Jahren heiratsfähig. Jungen hatten zuvor die Knabentracht abgelegt und die Bulla, ein Amulett, das Minderjährigen als magischer Schutz um den Hals hing. Sie legten nun die Toga virilis an, die sie als erwachsene Männer und römische Bürger auswies. Auch viele Mädchen trugen einen Anhänger um den Hals, die mondsichelförmige Lunula, die vor der Hochzeit den Hausgöttern geweiht wurde. In einem symbolischen Akt trennte sich die Braut von ihrem Spielzeug, das im elterlichen Haus verblieb. Braut und Bräutigam legten die Tunica recta an, das Hochzeitsgewand. Die Braut trug einen Kranz auf dem Kopf, die Seni crinis, ihr Gesicht und Körper waren von einem Schleier, dem Flammeum, verhüllt. Die eigentliche Hochzeit wurde im Haus des Brautvaters als großes Fest mit einem Opfer als Höhepunkt gefeiert. Als es auf den Abend zuging, entriss der Bräutigam seine Zukünftige in einem gespielten Gewaltakt deren Mutter. Von der Braut wurde erwartet, in Schmerzen aufzuschreien. Symbolisch wurde die Hochzeit durch das Ritual als Entführung inszeniert. Nur eine unberührte Braut, die der Bräutigam gewaltsam an sich gebracht hatte, war nach altrömischer Vorstellung eine gute Braut. Schon der Stadtgründer Romulus und seine Männer hatten einst gewaltsam die Sabinerinnen geraubt. In einer Prozession begab sich die Hochzeitsgesellschaft unter Absingen des Hymenäus zum Haus des Bräutigams, dem neuen Heim der Braut. Hymen war der Hochzeitsgott von Griechen und Römern. Mit dem Gesang rief man ihn herbei, damit er der Ehe Segen verheiße. Am Haus des Bräutigams angekommen, wurde die Braut offiziell in ihre neue Familie aufgenommen. Dann zogen sich Braut und Bräutigam ins Schlafzimmer zurück, wo wenigstens der Braut ihre erste sexuelle Erfahrung bevorstand. Sie war jetzt eine Matrona, eine verheiratete Frau. Traditionell teilten sich Ehepartner ein Schlafzimmer, lateinisch cubiculum von cubare, liegen, das selbst bei wohlhabenden Leuten oft nur ein fensterloses, sparsam dekoriertes Gelass war. Prunkvoll waren in den vornehmen Häusern Roms und Pompejis stets nur die halb öffentlichen Teile, das Tablinum, wo der Hausherr arbeitete und die Schar seiner Klienten empfing, und das Triclinium, wo man mit seinen Gästen zu Tische lag. Wo viel Platz war, konnten sich Ehegatten aber auch für getrennte Schlafzimmer entscheiden. So hielten es offenbar der jüngere Plinius und seine Frau Calpurnia, die rund 30 Lenze weniger zählte als der aus dem norditalienischen Comum stammende Senator. In einem Brief an die Gattin schreibt Plinius, der um 110 nach Christus 2 Jahre als Statthalter der Provinz Bithynia et Pontus in Anatolien verbrachte, wie von selbst würden ihn seine Füße zu ihrem Zimmer führen, so sehr verzehre er sich in Sehnsucht nach ihr. Plinius schreibt in dem sorgsam komponierten Kunstbrief mindestens so sehr für eine breite Leseröffentlichkeit wie für Calpurnia. Dennoch sagt gerade deshalb der intime Tonfall der Epistel viel aus über den Wandel, den das Verhältnis zwischen Ehepartnern seit der Republik durchlaufen hatte. Gefühle waren nicht länger tabu. Im Gegenteil. Für Plinius und viele seiner Leser bildeten sie das Fundament einer ordentlichen Ehe. Nicht triebhaftes Verlangen steht im Mittelpunkt. Plinius sieht sich selbst als eine Art Professor Higgins, dessen Rolle es ist, seine in den Dingen des Lebens unerfahrene Frau zu einem vollkommenen Wesen heranzubilden. Die Zuneigung und das positive Beispiel seien es, was Calpurnia an ihn binde. Von solch zarten Gefühlen waren Eheleute in der Republik meist meilenweit entfernt. Wie man sich die Hochzeitsnacht eines Brautpaares im 2. Jahrhundert vor Christus vorzustellen hat, überliefert die Komödie Casina des Dichters Plautus. Casina ist eine Sklavin, in die sich der verheiratete Lysidamus und sein Sohn Eutyniskus verlieben. Beide Männer greifen zu demselben Trick, um wenigstens eine Nacht mit ihr verbringen zu können. Lysidamus will Casina mit seinem Sklaven Olympio verheiraten, um das Recht der ersten Nacht für sich reklamieren zu können. Eutyniskus verkuppelt sie, mit demselben Hintergedanken, mit seinem Sklaven Chalinus. Für Eutyniskus ergreift dessen Mutter Kleostrata Partei, die sämtliche Versuche ihres Gatten vereitelt, sich an Casina heranzumachen. Endlich wähnt sich Lysidamus am Ziel, als es ihm gelingt, Olympio mit Casina zu vermählen. Wenn in Rom Gatte und Gattin im Schlafzimmer zur Tat schritten, war es stockfinster, weil man eben prüde war und es vermeiden wollte, nackt voreinander zu stehen. Pudicitia, Schamhaftigkeit, war die Zierde jeder römischen Frau. Ihr hatte man sogar 2 Tempel in Rom geweiht, einen für die Pudicitia der Patrizier und einen, in dem man die personifizierte Schamhaftigkeit der Plebejer verehrte. Unerfahren und schüchtern, wie die Braut nun einmal war, kam es immer wieder vor, dass ein rücksichtsvoller Bräutigam darauf verzichtete, seine Gattin bereits in der Hochzeitsnacht zu entjungfern. Um dennoch auf seine Kosten zu kommen, drang er dann von hinten in sie ein. So macht es auch Olympio, als er sich mit Cassina ins Schlafzimmer zurückzieht. Dass hier etwas nicht stimmt, merkt er deshalb erst, als er die junge Frau küssen will, sich aber an ihren Bartstoppeln kratzt. Kleostrata hat dem Armen einen üblen Streich gespielt und ihm Chalinus als Braut untergejubelt. Olympio und sein Herr sind nach allen Regeln der Kunst hereingelegt worden. Doch am Ende vergibt Kleostrata ihrem liebestollen Gatten. Die Komödie spielt in Griechenland und verzerrt manches ins Groteske. Trotzdem taugt sie als Quelle für das Innenleben römischer Schlafzimmer, denn Plautus ist Römer und schreibt für ein römisches Publikum. Junge Männer wie Euthyniskus erwarben anderweitig ihre Erfahrungen. Sklavinnen standen in besseren Kreisen als Sexdienstleisterinnen jederzeit zur Verfügung, und mit ihnen die verbotene Welt der körperlichen Liebe zu erkunden, war nicht nur sozial akzeptiert, sondern wurde von einem jungen Römer wohl förmlich erwartet. Junge Mädchen aus römisch gutbürgerlichen Verhältnissen hatten diese Möglichkeit, fast möchte man sagen selbstverständlich, nicht. Der Mann hatte deshalb gegenüber seiner Frau einen gehörigen Erfahrungsvorsprung, und wohl auch deshalb war die Hochzeitsnacht nicht selten legale Vergewaltigung, wie wiederum Paul Vane urteilt. Nicht wenige Ehefrauen dürften die erste Nacht ihrer Ehe als Trauma erlebt haben. 1000 Spiele kennt Venus. Freilich galt auch im Ehebett, dass nicht ein Mann wie der andere war. Der Dichter Ovid, Zeitgenosse des Kaisers Augustus, war Autor nicht nur frivoler Liebeslyrik, sondern auch eines Ars Amatoria betitelten Lehrgedichts in 3 Büchern. Gespickt mit literarischen Anspielungen gibt dieses Werk unkundigen Männern Ratschläge mit auf den Weg, wo in Rom man die schönsten Mädchen trifft oder wie man Liebesbriefe so formuliert, dass sie zum gewünschten Erfolg führen, indem man nämlich der Adressatin möglichst vollmundige Versprechungen macht. Erst ganz am Ende des 2. Buches geht es ums Eingemachte, mit anderen Worten um die Frage, wie man mit der Partnerin aus dem gemeinsamen Geschlechtsverkehr das größtmögliche Vergnügen herausholt. Für Ovid ist alles eine Frage des richtigen Tempos. Weder dürfe man der Partnerin mit vollen Segeln davoneilen, noch sollte man zu langsam zu Werke gehen. Schreitet zum Ziele zugleich, dann ist vollkommen die Wonne, rät der erfahrene Autor. Sex macht nur im Einvernehmen Spaß. Ihm sei es zuwider, wenn nur eine Seite sich Befriedigung verschaffe. Aus diesem Grund stecke in Knabenliebe weniger Liebe, Amore minus. Im 3. Buch schließlich gibt Ovid Neugierigen beiderlei Geschlechts detaillierte Tipps, in welchen Stellungen sich der Beischlaf besonders lustvoll gestalten lässt. 1000 Spiele kennt Venus. Mille joci Veneris. Auf diese griffige Formel bringt der Dichter sein Almanach der Lüste. Wer sich ansieht, was vom Kunsthandwerk und Dekor der Epoche übrig ist, könnte auf den Gedanken kommen, Ovids Ars Amatoria hätte den Künstlern als Inspirationsquelle gedient. Kopulierende Paare und irrigierte Penisse finden sich überall. An den Wänden pompeianischer Schlafzimmer ebenso wie auf vielfarbigen Bodenmosaiken und selbst auf Tellern, Schalen und Tassen aus Terra Sigillata, dem antiken Äquivalent zu Muttis gutem Service, das aus rotem, oft mit aufmodelliertem Bildschmuck versehenem Glanzton bestand und auch in Haushalten verbreitet war, die nicht zu den allerbesten Kreisen gehörten. Bei diesem Hang zu teils drastischer Pornografie stellt sich die Frage, ob wir unsere Eingangshypothese so stehen lassen können. Waren die alten Römer tatsächlich so prüde? Leuten, die sich einen Faun mit Phallus im XXL-Format in die Wohnung stellen oder ihr Mahl von Tellern zu sich nehmen, auf denen Männlein und Weiblein es emsig miteinander treiben, möchte man keine übertriebene Schamhaftigkeit unterstellen. Wie passen der überragende Stellenwert, den Pudicitia im römischen Moralkodex besaß, und der scheinbar lockere Umgang mit der Sexualität im Alltag zusammen? Das Rätsel löst sich auf, wenn man in Rechnung stellt, wie in der römischen Gesellschaft verschiedene Räume sorgsam gegeneinander abgegrenzt waren. Innerhalb einer Ehe galten andere Regeln als im außerehelichen Umgang miteinander, erst recht, wenn die Ehegatten der senatorischen Oberschicht angehörten. Dort schaute man sehr genau hin, denn schließlich ging es um die Legitimität des Nachwuchses. Ein Mädchen oder eine junge Frau, deren Hauptaufgabe darin bestand, zur Gebärerin der Stammhalter zu werden, durfte sich keinen Ausrutscher leisten. Sie hatte Univira zu sein, treu und einem einzigen Mann gehörend. Im republikanischen Rom wurde nicht nur das Vermögen, sondern auch soziales Ansehen und selbst das Kapital politischer Freundschaften von Generation zu Generation weitergereicht. In solch einer Gesellschaft konnte sich das Oberhaupt einer bedeutenden Familie keinen Zweifel im Hinblick auf die Legitimität seiner Nachkommenschaft erlauben. Die Schamhaftigkeit einer Matrone bot den sichersten Schutz gegen allfällige Überraschungen, und nichts garantierte ihre Pudicitia besser als die Erziehung zu Sittsamkeit und Demut, die sie in ihrem Elternhaus erhalten hatte. Durch die Ehe wechselte sie von der väterlichen Gewalt, Manus im römischen Recht, in die ihres Gatten. Diese klassische Form der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau wurde deshalb auch als Ehe cum Manu bezeichnet. Jenseits des geschützten Raums, den ein vornehmes Haus bildete, war der Umgang mit Sexualität unbefangener und er wurde immer freier. Wer als Frau nicht zu den besten Kreisen gehörte, wurde weitaus weniger misstrauisch beäugt. Der Konkubinatus erlaubte die sexuelle Verbindung von Mann und Frau in Fällen, in denen ein oder beide Partner durch rechtliche Schranken an der Eheschließung gehindert waren. Soldaten, die lange nicht heiraten durften, lebten in solchen eheähnlichen Gemeinschaften mit Frauen, die ihre Kinder auf die Welt brachten, ohne dass sich dabei die Frage der Legitimität stellte. Selbst Freie und Sklaven konnten einen eheähnlichen Bund schließen, das Kontubernium, und auch in dieser Hinsicht waren die Regeln lockerer als in der Manus-Ehe. Vor allem war in den fiktiven Welten von Kunst und Literatur nahezu alles erlaubt, was in der Lebenswirklichkeit einer Oberschichtdame strengstens verboten war. Kopfüber in die Wollust. Im ersten Jahrhundert vor Christus geriet vieles in der römischen Gesellschaft in Bewegung. Die Räume von oben und unten, aber auch von sozialer Wirklichkeit und literarischer Fiktion begannen sich zu durchmischen und gegenseitig zu kontaminieren. Ein Opfer des Wandels war die Ehe cum Manu, die eine Frau der Gewalt ihres Mannes unterstellte. Sie wurde in der Oberschicht abgelöst durch eine Verbindung sine manu, die verheiratete Frauen theoretisch in der Verfügungsgewalt ihrer Väter beließ, ihnen de facto aber ein gerüttelt Maß an Selbstständigkeit einräumte. Wer als Frau eigenes Vermögen besaß, war der Willkür des Gatten nicht länger preisgegeben. Eine Protagonistin der neuen, im Wortsinn emanzipierten Weiblichkeit war Clodia, die Schwester des Publius Clodius Pulcher, eines Hocharistokraten, der sich in Rom als Aufwiegler für Caesar betätigte, während der Triumvir seinen Krieg in Gallien führte. Clodia war mit ihrem Vetter Quintus Caecilius Metellus Caela verheiratet, aber Gerüchte sagten ihr Dutzende von Liebschaften nach. Böse Zungen behaupteten sogar, die schöne Clodia habe eine inzestuöse Affäre mit ihrem Bruder Clodius unterhalten. Halb Rom zerriss sich das Maul über Clodias Bettgeschichten, und der berühmteste Redner der Tibermetropole, Marcus Tullius Cicero, kochte eifrig in der Gerüchteküche mit. Cicero zieht in einer Gerichtsrede über seinen Intimfeind Clodius her, der habe schon als Kind, aus kindischer Schüchternheit, wie der Redner mokant sagt, und weil er eine grundlose Furcht vor dem hegte, was nachts passieren mochte, stets bei seiner ältesten Schwester geschlafen. Cicero vertrat als Anwalt Marcus Caelius Rufus. Der irrlichternde Politiker pflegte längere Zeit ein intimes Verhältnis zu Clodia, das um 56 vor Christus unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit in die Brüche ging. Clodia und ihr Bruder verfolgten daraufhin Rufus mit inbrünstigem Hass. So jedenfalls stellt es Cicero dar. Prompt nämlich habe sein Mandant sich mit einer Anklage wegen Nötigung alexandrinischer Gesandter und wegen Mordes an einem von ihnen, dem Philosophen Dio, konfrontiert gesehen. Cicero zieht sämtliche Register, um Clodia als Urheberin einer Kampagne gegen Rufus in Misskredit zu bringen. Kaum sei Rufus in eine Immobilie des Clodius-Clans in der Nachbarschaft eingezogen, habe sich die Nymphomanin auf den naiven Jungen gestürzt. Alles Widerstreben habe nichts geholfen, Clodia habe Rufus zu ihrem Schoßhündchen gemacht und es mit ihm völlig ungeniert coram publico getrieben. Die ganze Geschichte illustriere in aller wünschenswerten Klarheit, dass sich dieses Weib kopfüber in die Wollust stürzt, dass sie nicht nur keine Einsamkeit sucht und Dunkelheit und die sonst übliche Verschleierung der Verruchtheit, sondern vor versammelter Menge und am helllichten Tage frohlockt, während sie der größten Schamlosigkeit frönt. Dass hier schmutzige Wäsche mit dem Ziel gewaschen wird, Clodia in ein ungünstiges Licht zu rücken und Zweifel an der Glaubwürdigkeit einer Zeugin zu säen, versteht sich von selbst. Ciceros Vorwurf besagt aber im Grunde nur, dass Clodia das in aller Öffentlichkeit tat, was in Rom alltäglich hinter verschlossenen Türen geschah. Clodias Sexappeal muss unwiderstehlich gewesen sein. Das immerhin wissen wir aus zuverlässiger Quelle. Jener Mann, so scheint es mir, ist einem Gott gleich, jener Mann, wer's sagbar ist, mehr als Götter, der dir gegenüber gelagert, stets dich sehen darf und hören, schrieb Catull über Lesbia. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich nur notdürftig keine andere als Clodia. Sie ist das Objekt der Begierde in insgesamt 25 Lesbia-Gedichten des aus Verona stammenden Dichters, die den Leser die ganze Geschichte vom leidenschaftlichen Aufkeimen der Liebe über Lesbias Abwendung von Catulls lyrischem Ich bis hin zum Umschlagen der Liebe in Bitterkeit und Sarkasmus miterleben lässt. Die Story ist fiktional, doch sie fügt sich nahtlos in die zweifelhafte Reputation der Männer im Akkord um den Verstand bringenden Femme Fatale. Catull ist Fachmann. Seine im vorletzten Jahrzehnt der Republik niedergeschriebenen Liebesgedichte stehen exemplarisch für die Lockerungsübungen, die man im einstmals in Liebesdingen so strengen Rom absolviert hatte. Man hatte auch auf diesem Feld von den Griechen gelernt, und es waren vor allem die Dichter, die an den Tabus des Mos Maiorum rüttelten. Catull beschimpft in deftigen Schmähgedichten, Invektiven, und streut großzügig Material aus den in der Hauptstadt wild wuchernden Gerüchten in seine Gedichte ein. Seine Opfer bedenkt er mit anzüglichen Spitznamen wie Hurenschwanz oder Schwuchtel, selbst vor dem allmächtigen Cäsar, dem einzigen Imperator, Imperator Unicus, macht sein Spott nicht Halt. Weniger drastisch, dafür innerlicher, besangen die Elegiker Properz und Tibull die Liebe. Sie machten das schmachtende Unerfülltsein des Liebenden zum Leitthema ihrer Dichtung. Keiner aber entwickelte den literarischen Bruch mit den Konventionen der Pudicitia zu solcher Perfektion wie Ovid, der eine vielversprechende politische Karriere aufgab, um sich beruflich der Poesie widmen zu können. Auch unter Einsatz wohldosierter Obszönitäten fächerte er vor den staunenden Römern ein Panoptikum der Liebe auf, dass sie so noch nirgends geschaut hatten. Seinen Durchbruch feierte er 8 vor Christus mit seiner Gedichtsammlung Amoris. Bald waren seine Verse in aller Munde. Doch hatte sich politisch inzwischen der Wind gedreht. Augustus war die Libertinage der späten Republik ein Dorn im Auge. Er wollte, dass alte Schamhaftigkeit wieder Einzug hielt in den Schlafzimmern der Römer. Vor allem wollte er Kinder. Die Oberschicht war durch die Jahrzehnte der Bürgerkriege und wohl auch durch die grassierende Unlust, Nachkommen zu zeugen, arg dezimiert worden. Wenn aber Rom über die Welt herrschen wollte, dann bedurfte es tüchtiger Senatoren, die Provinzen verwalteten und Heere befehligen konnten. Eheleute der oberen Klasse zumal sollten sich endlich wieder auf ihre Pflicht besinnen und dem Staat neue Romulus-Enkel schenken. Probos moris docili juvente. Doch wie regiert man in die Schlafzimmer seiner Bürger hinein? Wie ließen sich Senatoren dazu bringen, die Nächte wieder der Serienproduktion künftiger Amtsträger zu widmen, anstatt fleischigen Vergnügungen mit rasch wechselnden Sexualpartnern? Eine neue Moral musste her, und am besten war es, wenn die neue sich in das Gewand einer ganz alten Moral kleidete. Nicht umsonst ließ Augustus den Mos Maiorum wieder aufleben und appellierte an das Pflichtbewusstsein seiner Landsleute. Aeneas, der mythische Stammvater der Römer und der Familie Cäsars, in die Augustus hinein adoptiert worden war, drängte sich als Projektionsfläche für diese Werte förmlich auf. Als Pius Aeneas, als Verkörperung eines kompromisslosen Pflichtbewusstseins, setzt ihn Vergil in Szene, der Verfasser des von Augustus selbst in Auftrag gegebenen Nationalepos Aeneas. Aeneas, dem Flüchtling aus Troja, ist es per göttlichem Ratschluss bestimmt, in Mittelitalien die Vorgängersiedlung für Rom zu gründen. Er kommt auf seiner Irrfahrt durchs Mittelmeer vom rechten Weg ab, als er in Karthago landet, dort von der Königin Dido freundlich aufgenommen wird und prompt eine Affäre mit der Punierin beginnt. Üppigem Tun jetzt würden den Winter hindurch sie sich weihen, nimmer des Reiches Gedenk, von schnöder Begierde gefesselt. So umschreibt Vergil züchtig die Freuden der Liebe, denen sich Dido und Aeneas in Karthago hingeben. Der Kontrast zu Catulls expliziten Versen sticht sofort ins Auge. Doch weil Aeneas in diesem Leben noch eine Mission zu erfüllen hat, sendet Jupiter seinen Boten Merkur, der den liebestollen Trojaner an seine Pflicht erinnert. Der Held entsagt der Liebe, verlässt Dido und setzt bei Nacht und Nebel Segel. Die Königin begeht vor Schmerz und Kränkung Selbstmord, aber nicht ohne zuvor ewige Rache an Aeneas und seinen Nachkommen geschworen zu haben. Die Aeneis markiert nicht nur im Ton einen Wendepunkt, sie zeigt auch den von oben dekretierten, umfassenden Wertewandel dar, der in der augusteischen Epoche die römische Gesellschaft erfasste. Roms neuer Alleinherrscher strahlte die Botschaft über sämtliche Kanäle und ein breites Spektrum von Medien aus. Der Friedensaltar, die Ara Pacis, die Augustus 9 vor Christus auf dem Marsfeld weihte, zeigt auf seinem Fries Augustus im Kreis seiner Familie, die gefolgt von anderen Vornehmen eine religiöse Prozession anführt. Alle Teilnehmer sind züchtig gekleidet und tragen ernste Mienen zur Schau. Etliche haben das Haupt in Demut vor den Göttern verhüllt. Es war wohl kaum ein Zufall, dass unter Augustus' Nachfolger Tiberius Münzen mit dem ebenfalls verhüllten Kopf seiner Witwe Livia und der Legende Pietas geprägt wurden. Die in solchen Bildern offiziell zelebrierte Tugend ist die Antithese zum prallen Leben, wie es aus den Liebesgedichten eines Catull oder Ovid spricht. Mit Augustus brach ein neues Zeitalter an, dem der Herrscher 17 vor Christus dadurch Ausdruck gab, dass er die in der römischen Tradition eigentlich längst vergessenen Säkularspiele feiern ließ und so symbolisch eine Ära einläutete, die, wie der Dichter Horaz in seinem aus diesem Anlass komponierten Carmen Säkulare sang, geprägt sein sollte von Fides, Loyalität, Pax, dem Frieden, den Augustus nach dem Bürgerkrieg gebracht hatte, Honor, Respekt, Virtus, mannhafter Tugend und Pudor. Pudor war sozusagen der kleine Bruder der Pudicitia, Schamhaftigkeit, aber auch Anstand. Probus mores docile juventae, anständige Sitten für die gelehrige Jugend, sie erflehte Horaz stellvertretend für Augustus von den Göttern. Allerdings genügte es nicht, die neue Tugendhaftigkeit per eingängiger sapfischer Strophe von den Göttern zu erflehen, und auch das von Augustus lancierte mediale Trommelfeuer blieb für sich genommen wirkungslos, wenn die Mittel zur Erzwingung fehlten. Dafür, dass der Staat eine Handhabe hatte, um Widerspenstige zu zähmen, sorgte der Kaiser 18 vor Christus mit zwei Gesetzen, die er höchst persönlich einbrachte. Die Lex Julia de Maritandis Ordinibus regelte nach dem Laissez-faire der späten Republik genau, wer wen heiraten durfte, und sie privilegierte alle, die verheiratet waren und vor allem viele Kinder hatten. Ein kinderreicher Magistrat konnte sich die Provinz, die er verwaltete, selbst aussuchen, und eine Frau, die drei Kinder geboren hatte, war in vollem Umfang geschäftsfähig, während andere einen männlichen Vormund benötigten. Die Lex Julia de Adulteriis belegte den bis dahin nur zivilrechtlich relevanten Ehebruch mit empfindlichen Strafen wie Verbannung oder Vermögenseinzug. 26 Jahre später, 9 nach Christus, legte Augustus mit der Lex Papia Poppaea noch einmal nach. Möglicherweise führte erst dieses Gesetz den Ehezwang für alle römischen Männer zwischen 25 und 60 Jahren und alle Frauen zwischen 20 und 50 Jahren ein. Wiederum sah das Gesetz für Missetäter empfindliche Sanktionen vor, wie den Verlust der Erbberechtigung. Das Private, ja Intime, war mit diesen Gesetzen auf einmal hochpolitisch geworden, zumal dann, wenn es die Oberschicht betraf. Sie vor allem meinte Augustus, mit seiner Moralkampagne schützen zu müssen, vor dem Aussterben durch Kinderlosigkeit, aber auch vor dem Verlust der Exklusivität durch Verwischung der Standesgrenzen. Die Sittengesetze waren Teil des Deals, den Augustus mit der senatorischen Elite geschlossen hatte. Sie akzeptierte, als der Adoptivsohn Caesars das Prinzipat als Herrschaft eines Einzelnen begründete, die neuen Gegebenheiten. Im Gegenzug garantierte Augustus den Senatoren die Privilegien ihres Standes. Dazu aber, so meinte der Kaiser, musste er dem Sittenverfall Einhalt gebieten, der vermeintlich mit dem Verfall der Republik Einzug gehalten hatte. Ich wäre lieber Phöbes Vater gewesen. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wie rasch die Einschläge allerdings auch sein eigenes Haus treffen würden, das konnte Augustus nicht ahnen, als er 18 vor Christus die Moralgesetzgebung anstieß. Die beiden prominentesten Opfer der Kampagne wurden der Dichter Ovid und des Augustus eigene Tochter, die schöne und wegen ihrer Freundlichkeit allseits geschätzte Julia. Julia war das einzige leibliche Kind, das Augustus hatte. Geboren 39 vor Christus, stammte sie aus der kurzen Ehe mit Scribonia, Augustus zweiter Frau, von der er sich unmittelbar nach der Geburt der Tochter hatte scheiden lassen. Bei dem Bemühen, eine Dynastie zu gründen, war Julia die wichtigste Trumpfkarte im Ärmel des ersten Kaisers, der sie der Reihe nach gleich mit drei Anwärtern auf seine Nachfolge verheiratete. Erst 25 vor Christus, 14-jährig mit ihrem Cousin Marcus Claudius Marcellus, der bereits zwei Jahre später starb, mit gerade 19 Jahren. Dann 21 vor Christus mit Marcus Vipsanius Agrippa, Augustus altem Freund und Heerführer, der 12 vor Christus begraben wurde. Und schließlich noch im selben Jahr mit Tiberius, dem Stiefsohn des Kaisers, Sohn seiner Gattin Livia aus erster Ehe. Dass bei diesen Eheschließungen auf Julias Befindlichkeiten keinerlei Rücksicht genommen wurde, versteht sich von selbst. Ihrem zweiten Ehemann Agrippa gebar sie insgesamt 5 Kinder, 3 Jungen und 2 Mädchen, das allein zählte. Agrippa war fast 25 Jahre älter als Julia, und Tiberius musste sich von seiner innig geliebten Frau Vipsania Agrippina, einer Tochter Agrippas, aus erster Ehe trennen, um die Ehe mit Julia eingehen zu können. Ideale Voraussetzungen für eine harmonische Ehe waren das nicht, und so machten bald Gerüchte die Runde, Julia halte sich für ihr trostloses Eheleben anderswo schadlos. Tacitus berichtet, Sempronius Gracchus, mit dem sie während ihrer Ehe mit Agrippa eine Liaison unterhalten habe, sei ein beharrlicher Liebhaber gewesen und habe ihr noch, als sie schon die Ehefrau des Tiberius war, einen gehässigen Brief an den Gatten in die Feder diktiert. Dabei heißt es, sie habe, als sie noch mit Agrippa verheiratet war, selbst ein Auge auf Tiberius geworfen. Julia brachte während ihrer Ehe mit Tiberius noch einen Sohn zur Welt, der aber früh starb. Das Paar entfremdete sich zusehends und trennte sich spätestens, als Tiberius 6 vor Christus Rom den Rücken kehrte und sich verbittert nach Rhodos zurückzog. Nur wenig später, 2 vor Christus, stand Julia im Mittelpunkt eines Skandals, der die Hauptstadt erschütterte. Augustus ließ vor dem Senat ein Schreiben verlesen, indem er sie des Ehebruchs und überhaupt eines lasterhaften Lebensstils beschuldigte. Als sich um diese Zeit eine Freigelassene seiner Tochter namens Phöbe erhängte, soll der aufgebrachte Augustus ausgerufen haben, »Ich wäre lieber Phöbes Vater gewesen.« Der Kaiser erwog angeblich, Julia hinrichten zu lassen, verbannte dann aber seine einzige Tochter auf die winzige, rund 20 Kilometer vor der Küste Latiums liegende Insel Pandateria. Ein paar Jahre später erlaubte er ihr die Rückkehr aufs Festland, ließ sich aber genauestens darüber Bericht erstatten, wen seine Tochter sah. Männer durften sie nur besuchen, wenn er ausdrücklich seine Erlaubnis gegeben hatte. Den Genuss von Wein und alle sonstigen Annehmlichkeiten verbot er ihr. Später schickte Augustus auch Julias letztgeborenen Sohn Agrippa Postumus und ihre ebenfalls Julia genannte Tochter ins Exil. Während im Falle Agrippas sein instabiler Charakter als Grund angegeben wurde, soll auch die jüngere Julia ihren Mann Lucius Aemilius Paulus betrogen haben. Mit dem Senator Decimus Junius Silanus, dessen Familie eng mit dem Kaiserhaus verbandelt war. Der wirkliche Grund lag wohl darin, dass Julia und ihr Mann in eine Verschwörung gegen das Leben des Kaisers verstrickt waren. Während Augustus mit Paulus kurzen Prozess machte, ließ er Julia am Leben. Eine Versöhnung mit den beiden Julien und mit Agrippa Postumus kam für den Kaiser hingegen nicht in Frage. Seine 3 Krebsgeschwüre oder Eiterbeulen soll er sie genannt haben, und immer wieder, schreibt Sueton, habe er ausgerufen, wäre ich doch ehelos geblieben und kinderlos und einsam gestorben. Die Augustus-Enkelin sah Rom ebenso wenig wieder wie ihre Mutter und ihr Bruder. Die jüngere Julia starb 29 nach Christus, vereinsamt auf der Insel Tremirus. Agrippa Postumus und die ältere Julia waren auf Befehl des Tiberius bereits kurz nach dessen Machtübernahme 14 nach Christus ermordet worden. Für Tacitus war es das erste Verbrechen des neuen Prinzipats. Hochachtung und Treue. Da sich Augustus in seinen Gesetzen über diverse Medien als Hüter der Moral inszeniert hat, ist es nur recht und billig, auch das Privatleben und nicht zuletzt die Ehen des ersten römischen Kaisers einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Augustus war insgesamt dreimal verheiratet. Außerdem war er in seiner Jugend mit der Tochter von Caesars Gefolgsmann Publius Servilius Isauricus verlobt gewesen, hatte sie aber nicht geheiratet. Über seine erste Frau Clodia, die Tochter des Volkstribunen Clodius, wissen wir kaum etwas. Ihre Mutter Fulvia war in dritter Ehe mit Marcus Antonius verheiratet. Der enge Gefolgsmann des 44 vor Christus ermordeten Diktators Caesar war 43 vor Christus durch das sogenannte Zweite Triumvirat zum Bundesgenossen des späteren Augustus geworden, der sich zu diesem Zeitpunkt, er war testamentarisch von Caesar adoptiert worden, noch Gaius Julius Caesar nannte. Der junge Caesar ließ sich nach nur zwei Jahren von Clodia scheiden und nahm 40 vor Christus die etliche Jahre ältere Scribonia zur Frau, die gezwungen wurde, sich von ihrem zweiten Mann zu trennen. Der Triumvir, der auf der Suche nach neuen Bundesgenossen war, heiratete sie, weil ihrerseits familiäre Bande zu Sextus Pompeius bestanden, der sich nach Caesars Ermordung zum Machthaber auf Sizilien aufgeschwungen hatte. Von der Ehe heißt es, sie sei unglücklich gewesen. In jedem Fall währte sie nur kurz. Bereits 39 vor Christus trennte sich der junge Caesar wieder von Scribonia, bald nachdem sie ihm die Tochter Julia geboren hatte, die bei ihrem Vater aufwuchs. Über die Gründe des Zerwürfnisses gehen die Ansichten auseinander. Der junge Caesar beklagte ihre Sittenlosigkeit. Sein Mittriumvir Marcus Antonius setzte das Gerücht in die Welt, er selbst habe Scribonia verärgert, weil er sich eine Mätresse gehalten habe. Die Ehen mit Clodia und Scribonia waren einzig und allein politischer Logik geschuldet. Gefühle werden kaum im Spiel gewesen sein, so schnell wie der nachmalige Augustus sich seiner Gattinnen wieder entledigte. Scribonia hatte ihre Schuldigkeit getan, als das angestrebte Bündnis mit Sextus Pompeius nicht zustande kam. Wenig später lernte er Livia kennen, die Frau des politisch wendigen Tiberius Claudius Nero, der zuerst die Caesar-Mörder unterstützt, dann ins Lager des Marcus Antonius gefunden und sich schließlich mit dem jungen Caesar ausgesöhnt hatte. Offensichtlich war es Liebe auf den ersten Blick, denn laut seinem Biographen Sueton entführte der junge Caesar die gerade mit ihrem zweiten Sohn schwangere Livia und zwang Claudius Nero, sich von ihr scheiden zu lassen. Der Ehe stellte Sueton dennoch ein gutes Zeugnis aus. Augustus habe Livia bis an sein Lebensende die größte Hochachtung und Treue entgegengebracht. Treue freilich ist ein dehnbarer Begriff. Livia jedenfalls tat gut daran, den Neigungen ihres kaiserlichen Gatten mit einer gehörigen Portion Nachsicht zu begegnen. Bereits Marcus Antonius zog den Triumviratskollegen immer wieder mit seiner Promiskuität auf. »Ich wette auf dein Leben, dass du, wenn du diesen Brief liest, bereits Tertulla oder Terentilla oder Rufilla oder Salvia Titisenia oder alle zusammen gehabt hast«, schrieb er ihm aus dem Osten nach Rom. Man mag einwenden, dass der junge Caesar und Antonius trotz ihres Bündnisses politische Rivalen waren und dass solche Zeilen den Zweck hatten, einen potenziellen Gegner zu denunzieren. Trotzdem hielten sich in Rom hartnäckig Gerüchte, der Herrscher nehme es mit der ehelichen Treue nicht so genau. Es hieß, er beauftrage seine Freunde in schöner Regelmäßigkeit damit, ihm hübsche Mädchen zuzuführen. Auch als der junge Caesar längst Augustus und ein gereifter Mann war, mochte er von seiner Leidenschaft für junge Frauen nicht lassen. In den Netzen der Frauenliebe sei er sein Leben lang gefangen geblieben, urteilt Sueton. Selbst als schon älterer Mann sei er auf junge Mädchen ganz versessen gewesen und habe sogar Livia damit beauftragt, ihm welche zu vermitteln. Frische Zeichen der Lust. Freilich, im Vergleich zu späteren Kaisergenerationen ging es bei Augustus noch vergleichsweise gesittet zu. Wunderliche Geschichten erzählte man sich in Rom von Tiberius, der nach gut 10 Jahren im kaiserlichen Purpur das Regieren gründlich satt hatte, die Geschäfte in Rom dem Prätorianerpräfekten Cejan überließ und sich in seiner luxuriösen Villa Jovis auf Capri den angenehmen Seiten des Lebens widmete. Dort habe der Kaiser, der zuvor in Rom ein durchaus sittenstrenges Regiment geführt hatte, seiner Sexsucht und seinen sonstigen Begierden freien Lauf gelassen. Von überall her ließ er, so hieß es, Mädchen und Lustknaben herbeischaffen, die vor seinen Augen im Schlafzimmer flotte Dreier zu veranstalten hatten. Die hoch über dem Meer liegende Villa ließ er mit schlüpfrigen Szenen ausmalen und im Park Venerei Loci, Venusplätze, anlegen, wo in Grotten und Felshöhlen junge Leute beiderlei Geschlechts zur Wollust einluden. Beim Baden sollen ihm kleine Jungs nackt als Pisciculi, Fischchen, zwischen den Beinen herumgeschwommen sein, ihn geleckt und gebissen haben. Einen Knaben, der bei einem Opfer ein Weihrauchfass trug, habe er mitsamt seinem Bruder direkt nach der Zeremonie missbraucht. Selbst an verheiratete Frauen aus der Oberschicht soll er sich schamlos herangemacht haben. Eines der Opfer, Malonia, habe sich ihm aber hartnäckig verweigert, woraufhin der Kaiser gegen sie Anklage erhoben habe. Sueton berichtet, die Dame sei aus dem Gerichtssaal gestürzt, habe den struppigen, stinkenden Greis Tiberius mit einer Schimpfkanonade bedacht und sich dann in ihren Dolch gestürzt. Wenig überraschend nahm das ausschweifende Leben für Tiberius kein gutes Ende. Von Geschwüren entstellt und von einer sich stetig verschlimmernden Paranoia geplagt, dämmerte er auf Capri dem Tod entgegen. Als er am 16. März 37 nach Christus endlich das Zeitliche segnete, wurden auf Roms Straßen Freudenfeste gefeiert. Die Hoffnungen auf bessere Zeiten waren allerdings trügerisch. Auf den finsteren Geizkragen Tiberius folgte der brutale Sadist Caligula, auf ihn sein an allerlei Gebrechen leidender Onkel Claudius und jenen wiederum der so exzentrische wie unberechenbare Nero. Sexuelle Unersättlichkeit sagte man allen dreien nach. Caligula ließ sich, wie Sueton uns wissen lässt, bei Gastmählern die Frauen vornehmer Senatoren vorführen, stellte sie in einer Reihe vor sich auf und hob ihr Gesicht mit der Hand hoch, wenn sie schamhaft den Kopf senkten. Dann habe er sich die ausgesucht, die ihm am besten gefiel, sich ins Schlafzimmer zurückgezogen und sei wenig später mit noch frischen Zeichen der Lust zurückgekehrt, um vor versammeltem Publikum die Vorzüge oder Nachteile ihres Körpers zu kommentieren. Caligula soll auch Männern zugetan gewesen sein. Ein gewisser Valerius Catullus habe überall herum erzählt, seine Lenden seien vom Zusammensein mit dem Kaiser noch ganz lahm. Noch wüstere Geschichten machten über Nero die Runde. Der Kaiser, der durch maßgebliches Betreiben seiner Mutter Agrippina zur Herrschaft gelangt war, soll nicht nur mit freigeborenen Sklaven, verheirateten Frauen und einer sakralrechtlich zur Keuschheit verpflichteten Vestalin Unzucht begangen haben, sondern auch mit seiner eigenen Mutter. Jedenfalls kolportiert Sueton Gerüchte, die man sich über den jugendlichen Kaiser erzählte und denen zufolge Neros Kleider immer dann von verräterischen Flecken übersät gewesen seien, wenn er sich gemeinsam mit seiner Mutter in einer Sänfte durch die Stadt habe tragen lassen. Vom offenen Tabubruch des Inzests hätten die beiden nur Agrippinas Feinde abgeschreckt, die fürchteten, im Fall einer intimen Beziehung zwischen Mutter und Sohn ihres Einflusses auf den Kaiser nicht mehr Herr werden zu können. Auch Neros Großonkel Claudius, der als schon älterer Mann seine Nichte Agrippina ehelichte, wurde nachgesagt, er sei ein regelrechter Lustmolch gewesen. Seine Geilheit auf Frauen war unstillbar, urteilt der Biograf, an Männern sei er nicht interessiert gewesen. Claudius war ein Womanizer, aber einer, der wie Wachs in den Händen der Frauen war, so jedenfalls stellen es unisono die Quellen dar. Seine Ehen mit Plautia Urgulanilla und Aelia Pettina wurden früh geschieden. Um 39 nach Christus heiratete Claudius Messalina, die erst 14-jährige Großnichte des Augustus, die wenig später die Tochter Octavia und den Sohn Britannicus zur Welt brachte. Nachdem Claudius Kaiser geworden war, kostete Messalina ihre neue Rolle als erste Dame Roms weidlich aus. Sie wachte darüber, wer Zugang zum Herrscher hatte, und hielt dafür, dass sie bei Claudius ein gutes Wort einlegte, ganz ungeniert die Hand auf. Messalina und seine Freigelassenen indessen verkauften und verschacherten nicht allein das Bürgerrecht, militärische Kommandos, Prokuraturen und Statthalterschaften, sondern auch alles andere, und zwar in einem Maße, dass sämtliche Waren knapp wurden. Als Claudius 43 nach Christus einen Triumphzug über Britannien feierte, nahm Messalina in ihrem Galawagen daran teil. Die Position ihres Mannes hinderte sie allerdings nicht daran, in fremden Schlafzimmern amoröse Abenteuer zu suchen. Ihr Auge fiel auf den Senator Gaius Appius Junius Silanus, der pikanterweise kurz zuvor mit ihrer Mutter verheiratet worden war. Als der ihre Avancen zurückwies, spann Messalina mit dem einflussreichen Freigelassenen Narcissus eine Intrige und hängte dem Senator einen Mordversuch an Claudius an, der Silanus ohne Federlesens zum Tode verurteilte. Der Dichter Juvenal behauptet sogar, Messalina habe des Nachts, wenn Claudius schlief, den Palast verlassen und sich als Prostituierte in einem Bordell verdingt. Dort soll sie ihre Freier empfangen, den Lohn einkassiert und stets widerstrebend als Letzte ihre Kammer geräumt haben, wenn der Zuhälter zum Aufbruch drängte. Continueque jacens cunctorum absorbit ictus. Pausenlos verschlang sie dort liegend die Stöße aller Männer, lässt Juvenal uns einen Blick durch das Schlüsselloch erhaschen. Unweigerlich überspannte Messalina den Bogen. 47 nach Christus begann sie in aller Öffentlichkeit eine Affäre mit dem Senator Gaius Silius und heiratete ihn im folgenden Jahr, während Claudius in Ostia weilte. De facto war die Zeremonie ein Staatsstreich, der nur durch das beherzte Eingreifen von Claudius' Freigelassenen, Narcissus, Pallas und Callistus vereitelt werden konnte. Die drei informierten ihren Kaiser von dem Ungeheuerlichen, ließen Messalina und Silius von den Prätorianern festnehmen und wenig später töten. Thymele hat einen fetten Arsch. Messalinas Verhalten erregte Aufsehen, weil man von einer Dame der Oberschicht das Gegenteil erwartete, Pudicitia. Gleiches galt für die Männer nicht, die Sexualmoral war in hohem Maße asymmetrisch. Männer der Oberschicht, ob Kaiser, Senatoren oder Ritter, konnten sich austoben, bei ihren Sklavinnen, die willfährig zu sein hatten. Dieser Weg stand aber nur dem offen, der finanziell potent genug war, um sich diesen Luxus leisten zu können. Wer das nicht konnte, dem blieb nur der Weg zu einer Prostituierten. Die Kundschaft war bunt zusammengewürfelt. Junge Leute aus gutem Haus, Handwerker, Soldaten, Tagelöhner, Sklaven. An Frauen, die ihren Körper zu Markte tragen mussten, herrschte nirgends Mangel. Meist waren es Frauen aus der Unterschicht, hin und wieder auch Sklavinnen, die von ihren Herren vermietet wurden. In Rom begegnete man ihnen in Bädern, im Zirkus, im Theater, an öffentlichen Orten wie Säulenhallen und auf dem Forum, selbst im Tempel. Besonders viele verdingten sich auf dem Straßenstrich im Armenviertel Subura und entlang der Ausfallstraßen. In der Regel schafften sie für Zuhälter an, und das waren nicht selten Familienangehörige wie der Ehemann oder sogar die Eltern. Sogar Gesetze wurden gegen diese Form der Zuhälterei erlassen. Illegal war es, wenn jemand etwas annimmt, damit die Gattin Ehebruch treibt. Käufliche Liebe war nicht nur unter Brücken und den Bögen von Theatern erhältlich, sondern auch in eigens dafür ausgestatteten Etablissements. Es gab Bordelle, Lupanaria, jeder Preisklasse und Ausstattung. Einige belegten lediglich die Hinterzimmer oder die Ladenlokale im Erdgeschoss von Wohnhäusern mit Beschlag, andere waren als Freudenhäuser geplant worden und mit ganzen Zimmerfluchten ausgestattet, in denen Huren ihrer Arbeit nachgingen. Das Lupanar des Africanus und Victor in Pompeji verfügte, auf zwei Stockwerken verteilt, über insgesamt 10 winzige, lichtlose und mit Holztüren verschließbare Zellen von jeweils nur 2 Quadratmetern Grundfläche, die mit nichts als einer gemauerten Bettstelle ausgestattet waren, auf der eine Matratze lag. Die Wände des Bordells waren mit Bildern von kopulierenden Paaren bemalt, die wohl die Kundschaft in Stimmung bringen sollten. Möglicherweise das Firmenschild eines stadtrömischen Bordells war ein Relief, auf dem drei nackte tanzende Mädchen und eine sitzende, bekleidete Frau dargestellt waren. Die zugehörige Inschrift lautete »Ad sorores quattro« zu den vier Schwestern. Denkbar ist allerdings auch, dass auf dem Bild keine Prostituierten, sondern die drei Grazien zu sehen sind. Dann würde es sich bei dem Kunstwerk um ein Grabrelief handeln. Überhaupt war Werbung für Prostitution allgegenwärtig. »Nymphe Felatrix«, »Nymphe lutscht Schwänze«, stand als Graffito an einer Hauswand in Pompeji. Diese Art sexueller Dienstleistung scheint sich großer Beliebtheit erfreut zu haben, denn am selben Haus bot sich auch eine »Thymele als Felatrix« feil. Mutmaßlich dieselbe Dame pries am selben Ort ihre offensichtlich viele Kunden überzeugenden körperlichen Vorzüge an »Thymele extaliosa«, »Thymele hat einen fetten Arsch«. Im zentral unweit des Forums liegenden Bordell des Africanus und Victor haben sich etliche Freier verewigt. »Hic ego cum veni futui«, schreibt ein anonymer Kunde. »Als ich hierher kam, habe ich gevögelt. De inde redei domi«, danach bin ich nach Hause gegangen. Ein offenbar zufriedener Freier ließ sich zu dem Wortspiel inspirieren, »Victoria invicta hic«, hier wohnt die unbesiegte Victoria. Während manche Kunden lediglich per Graffito ihren Besuch im Bordell dokumentierten, wussten andere die inneren Werte der sie bedienenden Frauen zu schätzen. Restituta bellis moribus. Restituta hat gute Manieren. Wieder andere waren offensichtlich Stammkunden. Einer schrieb, »Hic ego puellas multas futui«, »hier habe ich viele Mädchen gevögelt.« Etliche der Graffiti im Bordell stammen von Frauen. Dass es sich um Kundinnen handelt, ist eher unwahrscheinlich. Das Etablissement bediente vermutlich nur Männer. Also waren es vermutlich die Dirnen selbst, die sich an den Wänden verewigten, Frauen wie Felicula. »Felicula ego«, an anderer Stelle schreibt dieselbe Felicula, sie habe »hier gefickt«, »hic futuei«. Von einer Veronika heißt es, sie sei in diesem Bordell »verfügbar zum Vögeln«, »Veronika abenda futuere«. Auch an öffentlichen Plätzen wurde für die Dienste von Prostituierten geworben. An der Stadtmauer vor der zum Hafen führenden Porta Marina stand zu lesen, »Wenn jemand hier sitzt, soll er das vor allem lesen, und wenn jemand vögeln will, soll er nach Attike fragen, für 16 Asse. Artiken quaerat assibus sedicim.« Der Schreiber oder die Schreiberin wusste sogar, den griechischen Akkusativ richtig zu gebrauchen. Mit ihrem Tarif lag Attike am oberen Rand der Preisskala pompeianischer Prostituierter. Die meisten Dirnen nahmen für ihre Dienste nicht mehr als 2 Asse, kaum eine mehr als 10. Am teuersten war eine Fortunata, die sich für 23 Asse ihren Freiern hingab. 16 Asse betrug im ersten Jahrhundert ungefähr der Tagesverdienst eines Landarbeiters, auf etwas weniger, rund 12 Asse, brachte es ein Legionär, der aber im Gegensatz zu einem Tagelöhner über regelmäßige Einkünfte verfügte. Mit 40 Assen pro Tag deutlich mehr verdiente ein Centurio. Ein Besuch im Bordell war für einfache Arbeiter und Soldaten nicht billig, aber keineswegs unerschwinglich. Satirischen Einblick ins Innere eines Bordells gewährt eine Passage aus dem Roman »Satyricon« des zur Zeit Neros schreibenden Senators und Lebemanns Gaius Petronius. Encolpius, der Protagonist des Romans, hat sich gleich zu Anfang in einer kampanischen Stadt verlaufen. Nachdem er mehrfach im Kreis gelaufen ist, trifft er auf eine alte Frau, Aniculam Quandam, und fragt sie nach dem Weg zu seinem Quartier, wohlwissend, dass die Angesprochene keine Ahnung hat, wo sich seine Unterkunft befindet. Die Greisin bringt den überraschten Encolpius dennoch zu einem Haus in einem ziemlich abgelegenen Viertel, öffnet die Tür und sagt, »Das ist das Quartier, in das du hineingehörst.« In diesem Haus schleichen verstohlen Männer zwischen lauter nackten Frauen umher. »Spät, nein, zu spät begriff ich, dass man mich in ein Freudenhaus in Fornicem verschleppt hatte.« Während er versucht, durch den Hinterausgang zu entkommen, läuft Encolpius geradewegs seinem Freund und Begleiter Ascyltus in die Arme, der ihm eine haarsträubende Geschichte auftischt. Auch er habe einen Unbekannten nach dem Weg gefragt und der habe ihn zu diesem Haus gebracht. Dort habe er seine Geldbörse gezückt und ihn genötigt, gemeinsam Unzucht zu begehen. Rogare stuprum. Schließlich habe eine Hure für ein Ass ihre Kammer zur Verfügung stellen wollen. Und wenn ich nicht der Stärkere gewesen wäre, dann hätte ich büßen müssen. In ihrem Beruf hatten sich Prostituierte mit einem Problem herumzuschlagen, das sich ehrbaren Frauen, deren Erfüllung ja die Mutterschaft war, nicht stellte. Wie ließ sich Empfängnis verhüten und wie trieb man, wenn es nun einmal passiert war, das Kind ab? In solchen Bereichen verließ man sich gern auf die Hilfe von Amuletten und anderen Instrumenten der Magie, doch verfügte die antike Erfahrungsmedizin in beiden Fällen über durchaus wirksame Mittel. Zur Verhütung bedienten sich römische Frauen einer breiten Palette pflanzlicher, meist oral eingenommener Arzneien. Die Vermeidung der fruchtbaren Tage einer Frau waren als Verhütungsmethode ebenfalls bekannt. Der im 2. Jahrhundert nach Christus schreibende griechische Arzt Zoranos von Ephesus, Autor einer gynäkologischen Fachschrift, rät aber wegen erheblicher Nebenwirkungen von der Einnahme pflanzlicher Drogen ab. Mittel der Wahl sei die Benutzung eines Diaphragmas in Kombination mit Salben, die vor dem Coitus auf die Genitalien der Frau aufzubringen seien. Sein Kollege Pedanius Dioskurides empfiehlt das Einnehmen der Pflanze Epimedion in Wein gelöst. Sie verhindere noch 5 Tage nach dem Geschlechtsverkehr die Empfängnis. Auch zur Herbeiführung eines Abortes empfahlen antike Mediziner diverse aus Pflanzen hergestellte Tränke, während chirurgische Eingriffe wegen des hohen Risikos für die Schwangere nur selten vorgenommen wurden. Der aus Alexandreia in Ägypten stammende, im 2. Jahrhundert nach Christus praktizierende Arzt Galen schwört für Abtreibungen auf ein Mittel, das der Schwangeren keinen Schaden zufüge und sich jeder Nachweisbarkeit entziehe. Austreibungsmittel, sogenannte Embolia, führten Uterusblutungen oder Kontraktionen herbei, durch die der Fötus abgestoßen wurde. Alternativ dazu bediente man sich giftiger Tränke, die den Embryo abtöteten, oder empfahl exzessive körperliche Belastungen. Zoranos von Ephesus rät sogar Frauen dazu, sich von Fuhrwerken durchschütteln zu lassen. All diese Schilderungen lassen uns die brutalen Nöte der Frauen erahnen, die auch in unseren Tagen noch lange nicht allenthalben überwunden sind. Schön wie Dionysos. Der römische Kaiser hatte ein Mann zu sein, am besten ein ganzer Mann. Virtus, mannhafte Bewährung, war die Kardinaltugend des Römers, und von einem Kaiser zu erwarten, dass er besonders viel davon besaß, war nur recht und billig. Herrscher wie Vespasian und Septimius Severus waren gestandene Mannsbilder. Und selbst wenn ein Kaiser, wie Augustus, von Haus aus eine eher schwächliche Konstitution hatte, ließ er sich von Künstlern darstellen wie eine Mischung aus Arnold Schwarzenegger und Brad Pitt. Bei einem Kaiser allerdings konnten die Römer nicht so recht sicher sein, was seine sexuelle Identität anging. Über Elagabal, der von 218 bis 222 auf dem Palatin residierte, kursierten in der Hauptstadt die wüstesten Gerüchte. Der junge Mann, der aus dem syrischen Emissa stammte, eigentlich Varius Avitus hieß und nur dank der Tatkraft seiner Verwandtschaft zur Kaiserwürde gelangt war, soll des Nachts in Roms übelsten Spelunken verkehrt und sich dort mit den billigsten Dirnen vergnügt haben. Seiner Freizeitbeschäftigung stand nicht entgegen, dass er verheiratet war, und zwar mit mehreren Frauen gleichzeitig. Eine davon gehörte zur vornehmsten Gesellschaft Roms. Elagabal verstieß sie jedoch bald und wandte sich neuen Gespielinnen zu. Die Zahl seiner Bettgefährtinnen sei noch viel größer gewesen, berichtet Cassius Dio. Und Herodian lässt uns wissen, der Kaiser habe es sogar auf eine Vestalin abgesehen gehabt, Gipfel des Sakrilegs. Schließlich hatten die Priesterinnen der Göttin Vesta ewige Jungfrauenschaft geschworen. Grund für die kaiserliche Promiskuität sei nun allerdings nicht seine überbordende maskuline Libido gewesen, sondern ganz im Gegenteil Elagabals Absicht, gewissermaßen durch seinen Feldversuch mit möglichst vielen Frauen das weibliche Sexualverhalten zu studieren. Lieber als mit Frauen, da ist sich die römische Geschichtsschreibung einig, habe Elagabal es mit Männern getrieben. Er warf die Prostituierten aus dem Puff, um selbst ihren Part einzunehmen. Dann schlug er den Vorhang vor seinem Separé zur Seite, lockte die Passanten mit sanfter Stimme und besorgte es der männlichen Kundschaft. Die Freier waren allerdings keine Laufkundschaft, sondern vorher angeworben und instruiert worden, um jegliche Enttäuschung des zu je Zorn neigenden Kaisers vorzubeugen. Gleichwohl erleichterte der Kaiser seine Kunden um ihr Geld und war sich nicht zu schade, sich am Ende der Nacht mit seinen Einnahmen zu brüsten. Dass der Kaiser schwul war, pfiffen im prüden Rom bald die Spatzen von den Dächern. Homosexualität war in Rom nichts per se Anrüchiges, aber ein Herrscher, der Männer liebte, stand im Widerspruch zur Virtus, die man von einem Kaiser mehr als von jedem anderen Mann erwartete. Elagabal soll sogar vorgehabt haben, seinen Liebhaber zum Nachfolger zu ernennen. Diesen Plan konnte gerade noch rechtzeitig die weibliche Verwandtschaft durchkreuzen, die ihn zwang, seinen Cousin Alexianus zu adoptieren. Sonst aber unternahm der Kaiser nichts, um die Ressentiments zu zerstreuen, die er am Tiber hochkochen ließ. Schön wie Dionysos sei er gewesen, bescheinigt Herodian dem Kaiser. Er kleidete sich in seidene Gewänder, tänzelte durch die Gegend und rupfte sich die Barthaare aus, um so noch mehr einer Frau zu gleichen. Er ließ sich als Herrin und Königin anreden, trug ein Haarnetz und beschäftigte sich sogar mit Spinn- und Webarbeiten. Auch sonst verhielt sich Elagabal nicht so, wie man es von einem Kaiser erwartete. Er ließ römische Senatoren zu Dutzenden hinrichten und riss sich ihr Vermögen unter den Nagel. Er pflegte Umgang mit Schauspielern und Wagenlenkern, die für jeden anständigen Römer eine denkbar unpassende Gesellschaft waren. Ja, er betraute diese dubiosen Gestalten sogar mit der Erziehung seines Vetters Alexianus, den dessen Mutter in die Obhut seriöser Pädagogen gegeben hatte. Die aber jagte Elagabal vom Hof. Das alles hätten die Römer ihrem Kaiser womöglich noch durchgehen lassen. Unverzeihlich war aus ihrer Sicht aber, dass der gebürtige Syrer dem Gott seiner Heimat in Rom nicht nur einen protzigen Tempel weihte, sondern ihn gleich auch noch zum höchsten Gott des römischen Pantheons erklärte. In Religionsdingen waren die Römer nämlich stockkonservativ. Über Jupiter Optimus Maximus durfte es keine göttliche Macht geben. Und der Gott, den der Kaiser aus Emissa mitgebracht hatte, war so gar nicht nach römischem Geschmack. Der Geschichtsschreiber Herodian informiert seine Leser, was es mit diesem Gott und seinem Tempel im fernen Syrien auf sich hatte. Elagabal, so hieß der Gott und nach ihm der Kaiser, war keine Gottheit in Menschengestalt, die man als Statue in einen Tempel stellen konnte, sondern ein kegelförmiger, schwarzer Meteorstein. Von weit her kamen die Menschen nach Emissa, um diesem Stein zu huldigen. Der nachmalige Kaiser entstammte der lokalen Priesterdynastie und wuchs im Tempel auf, wobei er lange seidene Gewänder trug und den ganzen Tag zu Flötenklängen anmutige Tänze aufführte. Der hübsche Knabe, der einer hoffnungsvollen Karriere als Hohepriester entgegenblickte, war gerade einmal 14 Jahre, als seine Familie ihn zum Kaiser beförderte. Herodian schildert den Herrschaftsantritt dieses Monarchen als eine Art feindliche Übernahme des römischen Imperiums. Die Ausschweifungen und Perversionen, das seltsame Gewese um den Meteorgott Elagabal, all das war für Herodian nicht den Hirngespinsten eines Halbwüchsigen entsprungen, an dessen Verstand Zweifel erlaubt waren. Nein, den Römern eine fremde Kultur überzustülpen und einen fremden Gott zu oktroyieren, war der Masterplan einer bösartigen Intelligenz, wie sie in den Augen der Zeitgenossen von einem Orientalen nicht anders zu erwarten war. Gleichgültig, ob der Kaiser Elagabal nun sinistrer Kulturkämpfer oder debiler Despot war, mit dem exzentrischen Syrier konnte es kein gutes Ende nehmen. Und tatsächlich, als seine Herrschaft ins vierte Jahr ging, gärte es überall in Rom. Besonders die Soldaten waren empört, als Gerüchte die Runde machten, der Kaiser trachte seinem Cousin und Nachfolger Alexianus nach dem Leben. Um die Wogen zu glätten, begab sich Elagabal in Begleitung seiner Mutter Julia Sohemias ins Lager der Prätorianer. Doch wenn er gehofft hatte, seine schiere Präsenz würde die Gemüter besänftigen, hatte er sich getäuscht. Es erhob sich ein großer Tumult, und die Soldaten erschlugen Mutter und Sohn. Man warf die Leichen in einen Abwasserkanal, doch der erwies sich als zu eng. Deshalb holte man die beiden wieder heraus und schleifte sie quer durch die Stadt bis zum Tiber. Der alte Strom hatte schon so manchen Leichnam verschluckt, aber keinen so aufreizend exotischen wie den des syrischen Priesterkaisers. Kapitel 3: Nachrichten aus dem Dunkel von Geheimschriften und verbotenen Büchern. Über 300 Jahre nach Elagabals Tod setzte sich der spätrömische Historiograph Prokop an seinen Schreibtisch in Konstantinopel und schrieb eine Geschichte auf, die sein bisheriges Werk nicht nur ergänzte, sondern teilweise in krassem Widerspruch dazu stand. Prokop war der große Chronist des Zeitalters, das den Namen des oströmischen Kaisers Justinian trägt, der von 527 bis 565 nach Christus herrschte, Italien, Nordafrika und Spanien von germanischen Stämmen zurückeroberte und so das römische Imperium fast in seinem alten Umfang restaurierte, wenn auch nur für wenige Jahre. In seiner Geschichte der Kriegszüge Justinians und in seinen 6 Büchern, De Edificiis, über die Bauwerke, lobte er das politische wie architektonische Lebenswerk des Kaisers in höchsten Tönen. Geheime Geschichten. In der Anekdota, betitelten Geheimgeschichte, schlug der Geschichtsschreiber einen ganz anderen Ton an. Prokop lässt das voyeuristische Publikum einen Blick hinter die Tore des kaiserlichen Palasts tun und bedient die Neugier nach dem Verborgenen. Insofern sind die Anekdota dieser Geschichte des geheimen Rom nicht ganz unähnlich. Justinian und seine Frau Theodora jedenfalls geben in dem wohl erst nach ihrem Tod veröffentlichten Opusculum eine denkbar unglückliche Figur ab. Die Dissonanz zwischen der Geheimgeschichte und Prokops sonstigem Oeuvre wirft die Frage nach dem Warum auf. Wollte der Geschichtsschreiber, immerhin einst ranghoher Beamter unter Justinian, das positive Bild relativieren, das er selbst von dem spätantiken Potentaten gezeichnet hatte? Ging es ihm um die Wahrheit, die irgendwo in der Mitte zwischen den Extremen lag, oder wollte er dem stets dankbaren Publikum nur eine neue Skandalgeschichte auftischen? An bösartigem Klatsch jedenfalls herrscht in den Anekdota kein Mangel, und besonders Theodora ist die Zielscheibe seiner Schmähungen. Haarsträubend ist schon ihr erster Auftritt. Theodora ist die Tochter eines Tierpflegers im Hippodrom von Konstantinopel, einem Ort, an dem regelmäßig die Emotionen hochkochen, wenn die Zeit der Spiele gekommen ist. Der Vater stirbt früh, als Theodora und ihre beiden Schwestern noch klein sind, und die Mädchen und ihre Mutter müssen sich mit Bühnenauftritten durchschlagen. Bald verdienen sie sich auch mit sexuellen Dienstleistungen ein Zubrot, ein Geschäft, in dem Theodora es zu virtuoser Meisterschaft bringt. Denn das Mädchen hatte nicht ein Gramm Schamgefühl, noch sah je ein Mann sie peinlich berührt. Sie bot ihre schamlosen Dienste ohne Zögern an. Als sie heranwächst, taucht sie mit ihren Kumpanen ins Nachtleben Konstantinopels ein, nimmt in männlicher Gesellschaft an Saufgelagen teil und ist anschließend der gesamten Tafelrunde, 10 Mann stark, allesamt Stammkunden in der hauptstädtischen Bordellszene, mit ihren weiblichen Reizen zu Diensten. Immer wieder wird sie schwanger, doch schafft sie es jedes Mal, eine Abtreibung zu bewerkstelligen. Noch später tourt sie mit der Künstlertruppe eines Tyrers namens Hekebolos durch die Lande, tritt in Alexandreia auf und im gesamten Nahen Osten, bevor es sie schließlich zurück nach Konstantinopel verschlägt. Dort verliebt sich niemand geringerer als der Kaiserneffe Justinian in Theodora. Sie wird seine Mätresse und wird von ihm zur Patrizierin erhoben, doch heiraten kann er sie erst nach dem Tod der Kaiserin Euphemia, die sich strikt gegen diese Ehe sperrt. 524-25 nach Christus stirbt Euphemia, und Justinian heiratet die von ihm abgöttisch verehrte Theodora. Dazu muss das Gesetz geändert werden, das die Ehe zwischen einem Senator und einer Schauspielerin verbietet. Gut 2 Jahre später, 527, stirbt auch Kaiser Justin. Justinian wird Alleinherrscher, Theodora die mächtigste Frau des Imperiums. Dass Theodoras Beispiel der öffentlichen Moral nicht zuträglich war, lässt sich denken. Schenken wir Prokops Darstellung Glauben, dann wurde durch ihr Beispiel Ehebruch eine lässliche Sünde und sexuelle Promiskuität geradezu Staatsräson. Sie soll 2 sittsame junge Witwen mit einem Paar dahergelaufener Strolche zwangsvermählt und sich an ihrer Not ergötzt haben. Die Frauen Konstantinopels verloren derweil alles Maß und jede Mitte. Wenn sie ihre Männer betrogen, blieben sie straffrei, und wenn ein Ehebruch doch einmal zur Anzeige gelangte, brauchten sie sich lediglich an Theodora zu wenden, die nicht nur dafür sorgte, dass das Verfahren eingestellt, sondern auch dafür, dass der gehörnte Gatte mit einer saftigen Geldstrafe belegt wurde. Deshalb resümiert Prokop die Nöte der Herren, waren die meisten Männer, so skandalös schlecht ihre Frauen sie auch behandeln mochten, es zufrieden, stillzuhalten und der Plage zu entrinnen, indem sie ihren Frauen vollständige Freiheit schenkten und sie in dem Glauben ließen, sie seien nicht entdeckt worden. War Theodora wirklich die nymphomanische Femme Fatale, die Prokops Geheimgeschichte aus ihr macht? War sie die große Sittenverderberin im justinianischen Konstantinopel? Um diese Frage entscheiden zu können, müssen wir uns einen Augenblick mit dem Ort dieses Werkes in der antiken Literaturgeschichte befassen. Die Anekdota bilden nämlich die Endstufe einer Gattung politischer Literatur, die bis in die frühe Kaiserzeit zurückreicht. Im selben Maße, wie Entscheidungen immer mehr im Kaiserpalast zusammenliefen, wurde es für die römische Elite wichtig, in der Rückschau Konsens darüber zu erzielen, ob ein verblichener Kaiser gut oder schlecht war. Selbstverständlich verbot es sich von selbst, einen amtierenden Herrscher herabzuwürdigen. Tote aber konnten sich nicht wehren, auch nicht gegen Gerüchte, die zu ihren Lebzeiten die Runde gemacht hatten. War erst Einigkeit darüber hergestellt, dass ein toter Kaiser schlecht war, dann war es geradezu die Pflicht der Geschichtsschreibung, dieses Urteil zu beglaubigen. Als Material drängten sich Geschichten förmlich auf, die eine heftig brodelnde Gerüchteküche kontinuierlich und in rauen Mengen produzierte. Ausgeburten einer blühenden Fantasie über das, was hinter den Palastmauern geschah. Gegen einen schlechten Kaiser sprach vor allem, wenn sein Verhalten nicht mit der geltenden Moral, und das heißt auch der geltenden Sexualmoral, in Einklang zu bringen war. Deshalb waren Bettgeschichten aus dem Palast mehr als bloßer Tratsch, sozusagen das antike Äquivalent zur Regenbogenpresse. Sie waren brisant und hochpolitisch. So ist er geteilten Herzens. Geradezu frappierend ist die Kontinuität der Denunziationstechniken seit Tacitus und Sueton. Frauen dienen in den Skandalgeschichten durchweg als Prismen, die den Blick auf den Charakter der Männer freigeben. Entweder sind sie sexsüchtige Monster wie Messalina oder Theodora, dann lautet der Vorwurf an die Herrscher, ihrem Treiben keinen Einhalt geboten zu haben. Die Kaiser sind entsprechend, wie Claudius, selbst Opfer ihrer Triebe oder, wie ebenfalls Claudius und wie Justinian, Wachs in den Händen dieser Frauen. Oder umgekehrt. Die Frauen sind Musterbeispiele an Sittsamkeit und werden von lüsternen Herrschern wie Tiberius und Caligula auf schamlose Weise entehrt. Schließlich können die Männer im Purpur auch die Geschlechterrollen tauschen und sich, siehe Elagabal, selbst zur Frau machen. Die Botschaft ist immer die gleiche. Ein Kaiser, der die von allen geteilten Regeln von Moral und Anstand mit Füßen tritt, ist kein guter Kaiser. Er ist eigentlich überhaupt kein Kaiser, sondern ein Tyrann. Die Sexualmoral, die sich in den Skandalgeschichten spiegelt, war, anders als man denken könnte, nicht von Libertinage geprägt, sondern von Kontrolle und Repression. Die Vorgänge im Kaiserpalast, deren Zeugen wir werden, waren deshalb für die Autoren berichtenswert, weil sie das exakte Gegenteil von dem waren, was in römischen Häusern, der Oberschicht zumal, passierte. Man war vielleicht nicht mehr so sittenstreng wie in der Republik, und auch die Maßnahmen des Kaisers Augustus waren, so drakonisch die angedrohten Strafen waren, weitgehend wirkungslos verpufft. Dennoch war die Ehe nach wie vor eine Institution, deren Zweck die Reproduktion der Sippe war. Mit romantischen Gefühlen hatte sie wenig zu tun, und als anstößig empfundene Sexualpraktiken oder gar schrankenlose Promiskuität waren nach wie vor tabu. Für Sexualität allgemein galt das nicht, Enthaltsamkeit predigte in der polytheistischen Antike niemand. Sexuelle Leistungsfähigkeit war durchaus eine Facette der mannhaften Tugend Virtus. Man hatte eine so simple wie logische Haltung zur Geschlechtlichkeit. Ohne dass Männer und Frauen miteinander schliefen, gab es keine Nachkommen. Ohne Nachkommen würde es künftig keine Soldaten und Beamten für das Imperium geben. Sex war Staatsräson. Mit dem Sieg des Christentums änderte sich diese Haltung von Grund auf. Die neue Religion empfahl, als gottgefällig ein Leben, das sich fleischlicher Genüsse möglichst enthielt und auf die Erfüllung sexueller Begierden verzichtete. Wer ledig ist, der sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefalle. Wer aber verheiratet ist, der sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle, und so ist er geteilten Herzens, hatte schon der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief gemahnt. Während der Christenverfolgungen des 3. Jahrhunderts wurde der Rückzug aus der Gemeinschaft in die Innerlichkeit des Eremitendaseins zu einer Wahl, die viele Christen für sich persönlich trafen. Wer dem Ruf der Wüste folgte, entschied sich für Askese und gegen die Sexualität. Für viele Frauen war die Jungfrauenschaft erstrebenswert. Sie bedeutete Freiheit von den Lasten und Pflichten der Ehe, Souveränität über den eigenen Körper. Der Kirchenvater Augustinus entwirft eine regelrechte Hierarchie der Schuldhaftigkeit im Umgang von Mann und Frau miteinander. Gänzlich zu verwerfen seien Ehebruch und Hurerei. Eine verzeihliche Schuld sei es, wenn Ehegatten zur Sättigung der Begierde miteinander schlafen. Schuldlos sei ehelicher Sex zum Zwecke der Zeugung. Besser als selbst der eheliche, zur Zeugung dienende, hingegen sei die Enthaltsamkeit von jeglichem Geschlechtsverkehr. Augustinus buchstabiert mit diesen Sätzen die Sexualmoral aus, die im Konstantinopel Justinians und Theodoras längst Gültigkeit hatte. Eine Frau, die wie die Theodora Prokops ihre Sexualpartner häufiger wechselte als ihre Unterwäsche und die Geschlechtsverkehr um des puren Vergnügens willen hatte, wäre im Kaiserpalast völlig untragbar gewesen. Sie hätte allein durch ihr erstes Leben vor der Ehe, folgt man Augustinus, ihren verderbten Charakter unter Beweis gestellt und hätte sich für jede gesellschaftliche Position disqualifiziert. Prokops Geheimgeschichte setzt daher relativ bruchlos die Skandalgeschichten früherer Historiographie fort. Die Anklagepunkte sind fast im Detail dieselben wie bei Messalina oder Elagabal, nur dass manches sich noch drastischer ausnimmt. Die Wirkung dürfte allerdings unter christlichem Vorzeichen noch bedeutend größer gewesen sein. Bettgeschichten sind desto schärfere Waffen, je restriktiver die Sexualmoral einer Gesellschaft ist. Die Anekdota wirken auf eine gespenstische Weise heutig. Gerüchte und absichtsvoll unter die Leute gebrachte Fake News werden zu einer schier unwiderlegbaren Denunziationskette verarbeitet. Der Schluss liegt nahe, dass Justinian und Theodora schon zu Lebzeiten keinen Mangel an Feinden litten, die das Kaiserpaar womöglich für diverse Missstände, wie die wirtschaftliche Überforderung des Imperiums durch die vielen Kriege in Haftung nahmen, vielleicht aber auch für Naturkatastrophen und Hungersnöte. Prokop war ein Virtuose in der Handhabung rhetorischer Instrumente, wenn es darum ging, den Herrscher zu diskreditieren. Die Kaiserkritik hätte sich keinen wirkmächtigeren Künstler wünschen können. Auf endloser Fahrt. Eines der größten Geheimnisse der antiken Literaturgeschichte umwittert den Dichter Ovid, den Verfasser von Amores und Ars Amatoria, 8 nach Christus. Im selben Jahr wie die jüngere Julia wurde auch der Starpoet des augusteischen Zeitalters in die Verbannung geschickt. Während Ovid auf der Insel Elba weilte, erreichte ihn die Nachricht, er müsse Rom verlassen und sich ins Exil in die Stadt Tomi am Schwarzen Meer begeben. Buchstäblich ans Ende der Welt für jemanden, der den größten Teil seines Lebens in der Hauptstadt verbracht hatte. Ovids literarischem Schaffen freilich setzte die Verbannung kein Ende. Der Dichter schrieb 5 Bücher, Tristien, und 4 Bücher, Briefe ex Ponto, vom Schwarzen Meer an die Daheimgebliebenen. Er verarbeitet darin die Bitterkeit des Exils und verbindet eindringliche Hilferufe mit der Bitte um Gnade. Welchem Umstand er das Schicksal der Verbannung verdankte, deutet Ovid lediglich an. Ein Carmen und ein Error seien ihm zum Verhängnis geworden, ein Gedicht und ein Fehltritt. Das Gedicht kann nur die wenige Jahre vor der Verbannung vollendete Ars Amatoria sein, aber man kann kaum glauben, dass sie der wirkliche Grund dafür war, dass Ovid aus Rom entfernt wurde. Sicher enthält die Ars schlüpfrige Passagen und Augustus dürfte nicht entzückt gewesen sein, wenn er die Ratschläge las, die der Dichter augenzwinkernd gab und die auch als Anleitung zum Ehebruch interpretiert werden konnten, während er selbst versuchte, die Eliten Mores zu lehren. Andererseits war der Kaiser in der Kunst genug bewandert, um zu verstehen, dass Ovid in seinen Versen mit Genres spielte und Kennern literarische Feinkost servierte. Er dürfte also Ovids Werk den willkommenen Vorwand für die Verbannung nach Tomi geliefert haben. War der Dichter womöglich in Ungnade gefallen, weil er der jüngeren Julia nahegestanden, weil er Einblick in ihr wenig geordnetes Liebesleben erlangt hatte? Oder war er gar in die Verschwörung verstrickt, in die auch Julia hineingezogen worden war? Ovid selbst hüllt sich zu den Details in Schweigen, und so werden auch wir weiter herumrätseln, was Augustus bewog, den Dichterfürsten seiner Generation ins Exil zu schicken. Eines aber teilt uns Ovid mit. Amor begleitet ihn auch nach Tomi. In einem seiner Briefe vom Schwarzen Meer lässt der Dichter sich selbst im Traum einen Dialog mit dem Gott der Liebe führen. Da stand Amor mit anderer Miene als einst, leitet Ovid das Gespräch ein. Der Knabe ist ohne Schmuck, die Haare hängen ihm vom Kopf, auch seine Schwinge erschien struppig, zerzaust meinem Blick. Ovids lyrisches Ich beschwert sich bei Amor, der schuld sei an seiner Bedrängnis. Anstatt Heldeneben zu schreiben, habe er, Ovid, ihn Verse gelehrt und sich so den Zorn des Herrschers zugezogen. Amor entgegnet ihm, es seien nicht nur die Verse gewesen, die Ovids Schicksal besiegelt hätten, die seien schließlich unschuldig, während Ketterer andere Dinge nicht zu entschuldigen seien. Dennoch, spricht Amor, damit ich den Niedergebeugten erblicke und tröste, trugen auf endloser Fahrt mich meine Schwingen zu dir. Der Gott verheißt dem Dichter ein Ende der Verbannung. Im realen Leben blieb Ovid das Happy End versagt. Er starb, einige Jahre nach Augustus, im fernen Tomi. Bezeichnenderweise hat Augustus davon abgesehen, Ovid mit einem Publikationsverbot zu belegen. Der Dichter wurde verbannt, aber nicht gecancelt. Seine poetischen Hilferufe vom Schwarzen Meer durften in Rom erscheinen und gelesen werden. Auch die Ars Amatoria wanderte nicht auf den Index. Augustus erteilte zwar der Zensur keine generelle Absage, die angeblich ihn beleidigenden Schriften eines Titus Labienus ließ er verbrennen, er brach aber nicht grundsätzlich mit der Tradition der Republik, die stets die Liberalität im Umgang mit dem geschriebenen Wort hochgehalten hatte. Zwar hatte das älteste römische Rechtswerk, das um 450 vor Christus entstandene Zwölftafelgesetz, Spottverse unter Strafe gestellt, doch konnten 400 Jahre später ein Catull und ein Cicero hemmungslos auch gegen die Mächtigen der Res Publica austeilen. Noch unter Cäsar galt, Zensur findet nicht statt. Das aber sollte nicht so bleiben. Unter den Nachfolgern des Augustus mussten sich Autoren durchaus Gedanken darüber machen, ob ein Werk eventuell ihnen selbst Ungemach bereiten konnte. Fühlte sich der Kaiser in seiner Würde angegriffen, dann konnte das schon unter Tiberius Anklagen wegen Majestätsbeleidigung, Laesae Majestatis, nach sich ziehen, die mit dem Tod bestraft wurde. Der größte Historiker der römischen Kaiserzeit, der unter den Adoptivkaisern Trajan und Hadrian schreibende Senator Tacitus, schreckte wohl aus gutem Grund davor zurück, seiner Gegenwart eine eigene Darstellung zu widmen. Weniger riskant erschien es da, sich weiter zurückliegenden Ereignissen zu widmen. In seinem kleinen Traktat, Dialog über die Redner, lässt Tacitus den Dichter Maternus Reflexionen über die verflossene Freiheit, Antiqua Libertas, anstellen. Mit ihr habe auch die Redekunst ihre Daseinsberechtigung verloren. Überhaupt war man in der Kaiserzeit schnell mit dem Verwischen von Spuren der jüngeren Vergangenheit bei der Hand. Immer dann nämlich, wenn man mit ihr gründlich abgeschlossen haben wollte. Über Kaiser wie Caligula, Nero, Domitian, Commodus, Caracalla und Elagabal brachen die Zeitgenossen den Stab, kaum hatten sie sich aus der Welt der Lebenden verabschiedet. Hatte sich einmal die Erkenntnis durchgesetzt, dass der soeben Verblichene ein schlechter Kaiser war, dann wurden seine Gesetze annulliert, seine Statuen gestürzt, sein Name aus Inschriften getilgt. Da jeder Meilenstein noch an der unbedeutendsten Straße den Namen des römischen Kaisers trug, flossen erhebliche Ressourcen ins Namen ausmeißeln. Es wurde also einiger Aufwand getrieben, um Gedächtnissanktionen gegen Kaiser zu verhängen, die sich nicht wehren konnten. Über das Warum braucht man nicht lange zu rätseln. Wo ein schlechter Kaiser sein Unwesen treibt, sind womöglich Tausende als Mitläufer verstrickt. Männer wie Tacitus, der zwar an Domitian kein gutes Haar ließ, es aber nicht verschmäht hatte, unter dem so misstrauischen wie grausamen Despoten Karriere zu machen. Wendehälse lassen sich ungern vom schlechten Gewissen plagen. Bücher auf dem Index. Bis allerdings im römischen Imperium die Bücher brannten, dauerte es noch eine ganze Weile. Im 3. Jahrhundert wurde Religion plötzlich zu einer Angelegenheit, für die sich die Obrigkeit interessierte. Das Imperium steuerte politisch und militärisch in schwieriges Fahrwasser. Perser und Germanen bedrängten die Reichsgrenzen. Für viele Zeitgenossen war klar, etwas stimmte nicht zwischen Sterblichen und Unsterblichen. Die Antwort der Kaiser Decius und Valerian bestand darin, ihre Untertanen zu zwingen, den Staatsgöttern zu opfern, um so das offenbar ramponierte Verhältnis ins Lot zu bringen. Weil die Christen sich weigerten zu opfern, wuchsen die Zweifel an ihrer Loyalität. Mit den Christen gerieten bald auch deren heilige Texte ins Visier der Staatsmacht. 303 nach Christus erließen Diokletian und die drei anderen Kaiser, die in der Tetrarchie kollegial das Reich regierten, ein Gesetz, das Christen nicht nur die Ausübung ihres Kultes verbot, sondern auch anordnete, ihre Schriften zu verbrennen. Eusebius von Caesarea, ein unter Konstantin dem Großen schreibender Kirchenhistoriker und Zeitzeuge, notiert: Es war das 19. Regierungsjahr Diokletians, als überall kaiserliche Schreiben verbreitet wurden, die befahlen, die Kirchen bis auf den Grund zu zerstören, sowie unsere Schriften zu verbrennen, und die anordneten, dass die Leute in gehobener Stellung, ihre Würden und die am kaiserlichen Hof tätigen Personen ihre Freiheit verlieren sollten, wenn sie am christlichen Bekenntnis festhielten. Gegen das Edikt der Kaiser regte sich Widerstand. Während etliche Christen sich einschüchtern ließen und ihrem Gott abschworen, weigerten sich andere standhaft, die heiligen Bücher auszuliefern. Aus der Stadt Abitina in der Provinz Afrika pro Consularis ist folgende Geschichte überliefert. Am 6. Februar 304 nach Christus platzen mitten in die Eucharistiefeier einer Gemeinde im Privathaus des Octavius Felix Soldaten, die auf Anweisung des Stadtrates die Christen verhaften. Zuvor hat der Bischof von Abitina, Fundanus, gemäß dem kaiserlichen Edikt die Bibeln und sonstigen Schriften der Gemeinde den Behörden ausgehändigt. Die Verhafteten werden auf das Forum geführt und von städtischen Magistraten verhört, bevor man sie in Ketten legen und nach Karthago verfrachten lässt. Am 12. Februar findet vor dem Prokonsul die Verhandlung statt, in der die Christen von Abitina beschuldigt werden, verbotswidrig Gottesdienst gefeiert und christliche Schriften aufbewahrt zu haben. Alle 49 bekennen sich zu ihrem Christentum, verraten aber selbst unter Folter nicht den Ort, an dem die Bücher aufbewahrt werden. Die Befragten geben an, die Schriften in ihrem Herzen zu tragen. Sämtliche gefangene Christen von Abitina sterben den Märtyrertod. Kaum hatte das Christentum den Sieg über den antiken Polytheismus davongetragen, richtete sich der Furor der Rechtgläubigen gegen alles, was sich mit ihren Dogmen nicht vertrug, gegen Heretiker, wobei die Frage, wer ortho und wer heterodox war, stets vom Standpunkt abhing, und Heiden sowie ihre Schriften. Im zunehmend durch das Christentum und seine Trinitätslehre dominierten Meinungskorridor hatte es Literatur schwer, deren Autoren einen anderen Standpunkt vertraten. So ist das Werk des Philosophen Kelsos aus Alexandreia bis auf Fragmente vollständig verloren. Kelsos hatte sich im 2. Jahrhundert nach Christus kritisch mit dem Christentum auseinandergesetzt und ihm die Absonderung in eine Parallelgesellschaft vorgeworfen. Bezeichnenderweise können seine Schriften aber aus der Widerlegung des Origenes rekonstruiert werden, die der christliche Apologet unter dem Titel Contra Kelsum publizierte. Eine regelrechte Hetzjagd setzte ein auf Zauberbücher, die Anleitungen zu magischen Praktiken enthielten. Der gegen Ende des 4. Jahrhunderts schreibende spätantike Historiograph Ammianus Marcellinus, der mit dem Polytheismus sympathisierte, berichtet von organisierten Bücherverbrennungen. Man habe zahllose Bücher und viele Haufen von Schriftrollen zusammengetragen und öffentlich verbrannt. Ammianus zufolge handelte es sich bei den inkriminierten Texten keineswegs um magische Literatur, sondern schlicht um Werke klassischer Gelehrsamkeit. An anderer Stelle berichtet der Geschichtsschreiber, Besitzer von Bibliotheken hätten ihre Schätze in vorauseilendem Gehorsam den Flammen übergeben, um Anzeigen durch christliche Aktivisten vorzubeugen. Kaiser Justinian verfügte die Schließung der Akademie von Athen als des letzten Zentrums nichtchristlicher Bildung und ordnete an, dass Bücher mit heidnischem Inhalt verbrannt wurden. Auch christliche Literatur konnte auf den Index geraten, wenn sie der Linie der von höchster Stelle verkündeten Orthodoxie widersprach. Bis auf wenige Reste verloren ist die Thalia, Bankett des aus Alexandreia stammenden Presbyters Areios, dessen christologische Lehre 325 nach Christus durch das erste Konzil von Nicäa verworfen wurde. Die Metropole im Nildelta, aus der Areios stammte, war im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus immer wieder Schauplatz religiös motivierter Randale. Die Alexandriner, ohnehin berüchtigt für ihr hitziges Temperament, bezogen leidenschaftlich gern Partei in theologischen Kontroversen und wurden dabei immer wieder auch handgreiflich. 391 endeten Straßenkämpfe zwischen dem christlichen und dem heidnischen Mob mit der Zerstörung des Serapeions, des dem Gott Serapis geweihten Hauptheiligtums der Stadt, das Wirkungsstätte vieler Intellektueller war und Dependance der berühmten Bibliothek von Alexandreia. Die Bibliothek selbst war schon bei Kämpfen im 3. Jahrhundert vernichtet worden, doch gingen mit dem Serapeion vermutlich bedeutende Restbestände zugrunde. Rund 25 Jahre später ermordeten christliche Fanatiker die Philosophin Hypatia als Symbolfigur eines aufgeklärten, gelehrten Heidentums. Die Ereignisse von Alexandreia zeigen, dass dort, wo Bücher brennen, früher oder später auch Menschen sterben. Das 5. und 6. Jahrhundert waren im gesamten Mittelmeergebiet eine Periode tiefer politischer Umwälzungen, begleitet von Krieg, Anarchie und wirtschaftlichem Niedergang. Städte schrumpften und verschwanden, die Infrastruktur verfiel. Zeiten der Wirren sind schlechte Zeiten für Bibliotheken, und Ereignisse wie die Zerstörung des Serapeions beschleunigten noch den dramatischen Wissensverlust durch Büchervernichtung am Ende der Antike. Rund 90% der antiken Literatur gingen so unwiederbringlich verloren. Wir kennen rund 2000 griechische Autoren mit Namen. Nur von 253 davon haben sich, außer in Form wiederentdeckter Papyri, überhaupt Texte erhalten. Bei den lateinischen Autoren liegt das Verhältnis bei 772 zu 144. Es gab indes auch Gegenbewegungen. Viele, gerade auch christliche Intellektuelle, hüteten das Erbe der klassischen Literatur wie ihren Augapfel. Etliche von ihnen, wie der im 5. Jahrhundert nach Christus lebende Sidonius Apollinaris, ein eifriger Schreiber stilistisch vollendeter Kunstbriefe, entstammten der senatorischen Oberschicht und hatten eine entsprechend solide Bildung erhalten, in der christliche Texte nicht im Mittelpunkt standen. Sidonius war Bischof von Clermont-Ferrand, das er mit einer Miliz gegen die nach Gallien eingedrungenen Goten verteidigte. Er beklagte immer wieder den Verfall der Bildung, den er nicht nur den Barbaren ankreidete, sondern auch seinen römischen Landsleuten. Männer wie Sidonius und der von seinem jüngeren Zeitgenossen Benedikt von Nursia gegründeten monastischen Bewegung verdanken wir die Erhaltung zahlloser Texte aus der klassischen Antike. Enigma. Wer Bücher schreibt, möchte gelesen werden. Es gibt aber auch Texte, deren Verfasser nicht wollen, dass der Inhalt Unbefugten bekannt wird. Geheimhaltung ist Trumpf im militärischen und politischen Nachrichtenverkehr. Kryptografische Techniken, Geheimschriften gab es schon im alten Mesopotamien, Ägypten und Griechenland. In Ägypten bediente man sich besonderer Hieroglyphenzeichen, wenn Texte auf Götter zu sprechen kamen, weil die Aussprache der Götternamen einem Tabu unterlag. Im Babylonien der Zeit um 1500 vor Christus wurde die Rezeptur einer Keramikglasur für so wichtig gehalten, dass man sie vor Industriespionage schützen wollte. Der Schreiber, der sie auf Tontafeln festhielt, bediente sich einer Geheimschrift, bei der Keilschriftzeichen nach einem festen Muster gegen andere ausgetauscht wurden. Nicht überraschend waren im antiken Griechenland die Spartaner Vorreiter in Sachen Kryptographie, schließlich waren nirgendwo mehr militärische Geheimnisse zu hüten als in ihrer Stadt. Um 500 vor Christus entwickelten sie die Skytale, einen Stab mit vorher definiertem Durchmesser, um den der Schreiber spiralförmig einen Streifen Leder oder Pergament wickelte, auf den dann, quer zur Wickelung, die Nachricht geschrieben wurde. Der Empfänger der Botschaft besaß eine Skytale gleicher Abmessungen und konnte, wenn er den Streifen darauf wickelte, die Nachricht im Klartext lesen. wurde der Kurier abgefangen, verfügten die Gegner nur über den mit Buchstaben in sinnloser Reihenfolge beschriebenen Streifen. Durch eine mit diesem Verfahren aufgesetzte Geheimbotschaft soll der spartanische Feldherr Lysander, der 405 vor Christus mit Hilfe der Perser bei Aigos Potamoi die Athener besiegt hatte, vom Verrat des persischen Satrapen Pharnabazos erfahren haben. Ein kryptografisches Verfahren, das darauf beruht, dass Buchstaben nach festem Schlüssel durch andere Buchstaben ersetzt werden, trägt den Namen des größten aller römischen Feldherren, Gaius Julius Caesar. Er soll sich eines Chiffrierverfahrens bedient haben, wenn er Briefe über Privatangelegenheiten aufsetzte, unter anderem auch an Cicero. Darin hat er das, was geheim bleiben sollte, für den Fall, dass unterwegs der Brief von unbefugter Hand geöffnet würde, in einer Geheimschrift verfasst. Die Buchstaben stellte er so um, dass aus ihnen kein Wort gebildet werden konnte, schreibt sein Biograf Sueton. Weiter lesen wir dort, dass bei der Caesar-Chiffre zwei Alphabete in Beziehung zueinander gesetzt werden, die um eine bestimmte Anzahl von Buchstaben gegeneinander verschoben sind. Bei einer Verschiebung um drei Buchstaben wird also aus einem A ein D, aus einem B ein E und so weiter. Zusätzlich lässt sich der Algorithmus durch Rotation des Referenzalphabets verkomplizieren. Dem A wäre dann also nicht das D, sondern das W als viertletzter Buchstabe des Alphabets zugeordnet. Auch Augustus wählte, Sueton zufolge, ein ähnliches Verfahren, um geheime Nachrichten zu verschlüsseln, und ein anderer Autor, der Grammatiker Aulus Gellius, deutet an, dass zumindest Caesar die Verschiebung variabel handhabte. Gellius berichtet auch, der Grammatiker Probus habe ein Handbuch der Kryptographie verfasst. Caesars Substitutionsverfahren ist mit einem statistischen Verfahren recht einfach zu knacken. Man zählt die einzelnen Buchstaben und vergleicht sie mit der Standardhäufigkeitsverteilung. Im Deutschen etwa ist das E der mit Abstand häufigste Buchstabe, gefolgt von N, R und S. So lässt sich der Substitutionsschlüssel relativ schnell aufdecken. Ob diese Methode, die nachweislich von den Arabern zum Dechiffrieren verschlüsselter Texte zur Anwendung gebracht wurde, Caesars Zeitgenossen schon bekannt war, wissen wir indes nicht. Auch die Verschwörergruppe um Catilina, die Cicero als Konsul 63 vor Christus enttarnte, bediente sich zur internen Kommunikation kodierter Botschaften. Cicero trug vor dem Senat die Nachricht des Mitverschwörers Publius Cornelius Lentulus Sura vor, die lautete: »Wer ich bin, wirst du von dem erfahren, den ich dir sende. Sei ein Mann und bedenke, wie weit du gegangen bist, und erwäge, was dir jetzt zu tun ist. Suche dir von allen ohne Unterschied, auch von den geringsten Leuten, Hilfe zu verschaffen.« Hier hatten die Verschwörer zuvor Codes abgesprochen, um den Sinn der Botschaft zu verschleiern. Möglicherweise war die Nachricht zudem noch chiffriert. Cicero selbst gebrauchte keine Geheim, wohl aber eine Kurzschrift, als deren Erfinder sein Sklave und Sekretär Tiro gilt. Das System der tironischen Noten umfasste rund 4000 Zeichen, mit denen sich Texte stenografieren ließen, auch Senatsreden. Tiro unterwies Senatoren in seinem Kurzschriftsystem, die, offenbar eine Premiere, eine Rede des jüngeren Cato aus Anlass der sogenannten ersten catilinarischen Verschwörung 65 vor Christus stenografierten. Etliche der tironischen Zeichen haben sich bis heute erhalten. Das berühmteste ist das Symbol für und, das lateinische et. Ebenfalls keine Geheimschrift, sondern ein geheimes Erkennungszeichen benutzten die frühen Christen in der Illegalität. Das griechische Akronym Jota, Chi, Theta, Ypsilon, Sigma stand für Jesus Christus, Sohn Gottes, Heiland. Weil Ichthys als Wort im Griechischen aber einfach Fisch bedeutet, verwendeten die frühen Christen das Fischzeichen als geheimes Symbol und Kurzform für ihr Glaubensbekenntnis. Kapitel 4: Im Dienste seiner Majestät. Von Spionen und Wunderwaffen. Hannibal war ein grausamer Lehrmeister, aber ein guter. Der Karthager zeigte den im 3. Jahrhundert vor Christus in diesen Dingen noch recht unerfahrenen Römern, welchen Wert Informationen im Krieg haben und wie katastrophal es sein kann, wenn man im Angesicht eines überlegenen Gegners völlig im Dunkeln tappt. Im Mai 218 vor Christus hatte Hannibals Armee ihr Winterquartier im spanischen Neukarthago verlassen. Über 100.000 Mann zogen den Alpen entgegen, um den Krieg in das Land des Gegners zu tragen. Ihren ersten Krieg hatten Rom und Karthago um Sizilien geführt. Karthago hatte ihn 241 vor Christus verloren. Jetzt, 23 Jahre später, bot sich mit dem Streit über das spanische Sagunt die Gelegenheit zur Revanche. Hannibal eroberte die mit den Römern verbündete Stadt. Die erklärten ihm den Krieg, ließen aber Hannibal den ersten Schritt tun. Punische Treue. Während Hannibal bereits die Pyrenäen überschritt und auf die Rhone zumarschierte, bestand in Rom weder Klarheit über die eigene Strategie noch darüber, was der Gegner vorhatte. Sollte man Italien für eine Invasion vorbereiten oder doch besser in Spanien landen oder gleich die Hauptstadt Karthago bedrohen? Als eine römische Flotte unter dem Konsul Scipio mit dem Ziel Spanien auslief, stieß man im Rhone-Delta mehr oder weniger zufällig auf Hannibals Armee, die weiter nördlich bereits im Begriff war, den Fluss zu überqueren. Scipio kehrte mit einem Teil der Streitmacht eilends nach Italien zurück, um die Halbinsel für eine Invasion vorzubereiten. Roms militärische Führung war völlig überrumpelt worden. Hannibal hingegen war bestens im Bilde über die römischen Planungen. Über sein Spionagenetz in Rom war der Karthager längst darüber informiert worden, dass der Gegner plante, in Spanien zu landen. Der Geschichtsschreiber Livius berichtet, man habe einen karthagischen Spion in der Hauptstadt erst nach 2 Jahren enttarnt. Dann habe man ihm die Hände abgeschnitten und ihn, zur Warnung an die Adresse möglicher Nachahmer, laufen lassen. Die Episode zeigt, dass die römische Spionageabwehr mit der Situation völlig überfordert war. Auch über die politischen Verhältnisse in Gallien und im Alpenraum war Hannibal bestens orientiert. Er hatte Kundschafter vorgeschickt, die Kontakt zu den dort ansässigen Stämmen aufnehmen, die Lage sondieren und die Bedingungen für einen Durchzug der Karthager aushandeln sollten, die aber auch die Pässe für die Alpenüberquerung ausspähen sollten. Lange bevor seine Truppen Gallien erreichten, wusste Hannibal, dass die meisten Stämme ihm freundlich gesinnt waren. Auch zu den Kelten am Südrand der Alpen hatte Hannibal bereits früh die Fühler ausgestreckt und sich ihrer Unterstützung gegen Rom versichert. In die Poebene war Rom erst wenige Jahre zuvor vorgedrungen, und die Stämme suchten nur nach einer Gelegenheit, die noch nicht gefestigte Herrschaft der Tiberrepublik wieder abzuschütteln, einer Gelegenheit, die Hannibal ihnen nur allzu gern bot. Im Oktober 218 vor Christus erreichte Hannibal Italien. Würde er erst einmal das Keltenland im Norden hinter sich gelassen haben, dann würde er auf feindlichem Boden operieren, Nahrung beschaffen und Winterquartier finden müssen. Außerdem würde er die Römer, die jederzeit neue Soldaten rekrutieren konnten, nur besiegen können, wenn das Überraschungsmoment auf seiner Seite war. Hannibal war sich darüber im Klaren, dass der entscheidende Faktor in diesem Krieg Informationen sein würden. Er musste wissen, wo die römischen Armeen waren und was sein Gegner plante, und er musste dafür sorgen, dass der Gegner umgekehrt genau darüber im Unklaren war. Sein Informationsvorsprung befähigte Hannibal dazu, effektiv Mittel der psychologischen Kriegführung einzusetzen. Im ersten größeren Kräftemessen auf italischem Boden, der Schlacht an der Trebia Mitte Dezember 218 vor Christus, siegte Hannibal und machte Tausende Gefangene. Während er die Römer unter ihnen mitnahm, ließ er die mit Rom verbündeten Italiker unverzüglich wieder frei, ohne das sonst übliche Lösegeld zu fordern. Der Karthager wusste, dass Sieg oder Niederlage davon abhing, einen Keil zwischen Rom und seine Bundesgenossen zu treiben, die einst selbst von Rom besiegt und erobert worden waren. Deshalb verkündete er überall, er führe nicht gegen die Italiker Krieg, sondern allein gegen Rom. Die Freigelassenen, so der Plan, sollten in ihren Heimatgemeinden überall in Italien von der Großzügigkeit des Karthagers schwärmen. Die Geschichtsschreibung weiß von unzähligen Kriegslisten Hannibals zu berichten. Teilweise dienen die Episoden nur zur Illustration der von den Römern immer wieder beklagten Fides Punica. Punische Treue nannten sie die notorische Verschlagenheit der Karthager, die angeblich keine Skrupel kannten, faule Tricks anzuwenden, um ihre Gegner zu übervorteilen. So heißt es von Hannibal, er habe, als er durch die Gegend zog, wo der römische Diktator Quintus Fabius Maximus ein Landgut besaß, seinen Plünderern befohlen, das Anwesen unversehrt zu lassen. Prompt, behauptet Livius, habe in Rom das Gerücht die Runde gemacht, Fabius Maximus, dessen defensiv ausgerichtete Taktik der verbrannten Erde in Rom ohnehin unpopulär war, stecke mit den Karthagern unter einer Decke. Mit dem gleichen Trick soll aber bereits der spartanische Heerführer Archidamos versucht haben, seinen Gegenspieler, den Athener Perikles, zu diskreditieren. Vermutlich ist also die Geschichte zu schön, um wahr zu sein. Dennoch war Hannibal über die politische Anspannung, die in Rom herrschte, im Detail unterrichtet. Seine Spione am Tiber versorgten ihn mit Nachrichten über den Zwist zwischen dem vorsichtigen Fabius Maximus und seinem zum Kampf drängenden Stellvertreter Minucius Rufus. Hannibal reizte Minucius zum Angriff, der für die Römer in die sichere Katastrophe geführt hätte, wäre nicht Fabius in letzter Minute eingeschritten. Glaubhaft sind Berichte, Hannibal habe sich selbst im Kreis seiner Verbündeten nicht restlos sicher vor Attentaten gefühlt. Deshalb griff er zu den verrücktesten Verkleidungen, berichtet Polybius. Weil er vor allem seinen keltischen Soldaten nicht getraut habe, ließ er sich falsche Haare machen, die ihm das Aussehen ganz verschiedener Lebensalter gaben, und wechselte sie andauernd, ebenso auch die Kleider, so dass sie stets zu den Perücken passten. Selbst gute Bekannte hätten Hannibal nicht erkannt. Seinen Gegner hielt er mit gefälschten Dokumenten zum Narren. Fabius Maximus versuchte er, mit einem Brief der Stadt Metapont zu ködern, die sich ihm angeblich unterwerfen wollte. In Metapont hätte auf Fabius das Verhängnis gewartet, wenn nicht ungünstige Omina die Operation verhindert hätten. Bei anderer Gelegenheit eignete er sich den Ring eines gefallenen Konsuls an, der seinen Soldaten die Tore zu sämtlichen Städten Italiens geöffnet hätte. Gerade noch rechtzeitig konnten die Römer ihre Bundesgenossen warnen, der Ring sei in Feindeshand gefallen. Immer wieder gelang es Hannibal, die Römer zu übertölpeln. Im Frühjahr 217 vor Christus brachen die Karthager aus der Poebene auf und erreichten die heutige Toskana, obwohl der frischgebackene Konsul Flaminius genau das zu verhindern versucht hatte. Hannibal hatte ihn überlistet, indem er den beschwerlichen Weg über die 1000 Meter hohen Apenninpässe gewählt hatte. Rom lag nun in Reichweite der Karthager, und Flaminius musste ihnen hinterhereilen. Prompt geriet der römische Konsul am Trasimenischen See in einen Hinterhalt Hannibals, der das Schlachtfeld bestens präpariert hatte. Flaminius und der größte Teil seiner 30.000 Mann fanden den Tod. Das Imperium schlägt zurück. Selbst in scheinbar auswegloser Situation wusste sich Hannibal mit List und Tücke zu helfen. Immer wieder musste er mit seinem Heer das Quartier wechseln, weil die Landstriche, in denen er lagerte, restlos ausgeplündert waren. So erreichte er ein fruchtbares Tal in Kampanien, den Ager Falernus. Dort lebten seine Soldaten zwar mehrere Monate wie im Schlaraffenland, doch gelang es den Römern, die umliegenden Berghänge zu besetzen und die Karthager im Tal einzukesseln. Hannibal saß in der Falle, doch rüstete er nächtens eine Rinderherde mit Fackeln aus und trieb sie einer Passhöhe entgegen. Während die Römer sich in dem Glauben, dort marschiere Hannibals Armee, den Rindern zuwandten, gelang den Karthagern an anderer Stelle der Ausbruch. Die Römer zogen bald ihre Schlüsse aus solchen Fehlschlägen. Sie professionalisierten die militärische Führung, verbesserten ihre operativen Fähigkeiten und arbeiteten zielstrebig daran, Spionage und Gegenspionage auf- und auszubauen. Ein spektakulärer Erfolg gelang ihnen, als Hannibal im Sommer 215 vor Christus mit dem makedonischen König Philipp V. einen Vertrag aushandelte, der den Krieg um Italien zu einer Art antikem Weltkrieg ausweiten sollte. Kein Jahr nach seinem großen Sieg bei Cannae stand der Karthager im Zenit seines Ruhms. Philipp gedachte, an den Früchten des zu erwartenden Sieges teilzuhaben. Deshalb willigte er begeistert in das Bündnis mit Hannibal ein und sicherte zu, seinerseits den Kampf gegen Rom aufzunehmen. Was Hannibal und Philipp nicht wussten, war, dass ihre Emissäre auf dem Rückweg nach Makedonien von den Römern abgefangen worden waren. So konnten die Römer unverzüglich Gegenmaßnahmen treffen. Dabei hatten die makedonischen Gesandten anfangs noch unverschämtes Glück gehabt. Auf dem Weg zu Hannibal waren sie einer römischen Patrouille geradewegs in die Arme gelaufen, doch der zuständige Prätor Valerius Lavinius hatte ihren Versicherungen geglaubt, Sie wollten mit dem Senat in Rom über ein Bündnis verhandeln und ihnen sogar noch den Weg zu Hannibals Lager gezeigt. Auf dem Rückweg war das Schicksal den Diplomaten weniger gewogen. Auf der Überfahrt über die Adria wurde ihr Schiff von der römischen Marine aufgebracht und durchsucht, die Verträge wurden gefunden und eilig nach Rom geschafft. Der vielleicht spektakulärste Coup gelang den Römern, als Hannibals Bruder Hasdrubal 208 vor Christus nach seiner Niederlage gegen Scipio bei Baecula den spanischen Kriegsschauplatz verließ und an der Spitze einer großen Streitmacht nach Italien aufbrach, um dort dem älteren Bruder zu Hilfe zu kommen. Hannibals Position auf der Apenninhalbinsel war längst kritisch geworden. Sein Heer schmolz zusammen und der Versuch, die Römer und ihre Bundesgenossen auseinander zu dividieren, war gescheitert. Diesmal funktionierte das Frühwarnsystem der Tiberrepublik. Man erhielt Kunde von den Verbündeten in Massalia, dass Hasdrubal sich auf dem Weg nach Italien befinde. Der entscheidende Schlag gelang, als Hannibal über Boten mit seinem Bruder Kontakt aufnahm, der jetzt in Norditalien stand. Auf dem Rückweg wurden die Reiter bei Tarent von römischen Soldaten aufgegriffen. Unter Folter verrieten sie die Operationspläne der Karthager. Der römische Konsul Claudius Nero stellte und schlug Hasdrubals Armee am 23. Juni 207 vor Christus am Fluss Metaurus. Hasdrubal wurde getötet, sein Kopf abgeschlagen und ins Lager des Bruders geworfen. Wenig später musste sich Hannibal aus Italien zurückziehen, um die Heimat gegen Scipios Invasion zu verteidigen. Allen Hoffnungen, das Blatt doch noch wenden zu können, setzte die Schlacht bei Zama im Oktober 2002 vor Christus ein Ende. Karthago musste den harten Frieden akzeptieren, den Scipio diktierte, doch Hannibal blieb in der nordafrikanischen Stadt unangefochten der starke Mann. Selbst als die Römer 200 vor Christus durchsetzten, dass er sein Strategenamt abgeben musste, zog der Veteran noch immer die Strippen der karthagischen Politik. 195 schließlich sorgte Rom dafür, dass Hannibal ins Exil flüchten musste. Er fand gastliche Aufnahme bei Antiochos III., dem König des Seleukidenreichs, das als einziges großes Imperium der Mittelmeerwelt Rom noch die Stirn bieten konnte. Das Verhältnis zwischen Antiochos und den Römern hatte sich dramatisch verschlechtert, weil man am Tiber mit Unbehagen die Großmachtpolitik des Seleukiden beobachtete. Hannibal kam für Antiochos wie gerufen. Und umgekehrt. Während der König seinen Strategen für einen Krieg gegen Rom gefunden hatte, schien für Hannibal die Zeit gekommen, Rache zu nehmen. Die Armee des Seleukiden sollte erzwingen, was ihm, Hannibal, 20 Jahre zuvor versagt geblieben war, über eine neuerliche Invasion Italiens Roms Bundesgenossensystem zu sprengen. Um das Vorhaben in die Tat umzusetzen, musste Hannibal zunächst nach Karthago zurückkehren. Ihm und Antiochos war klar, dass das Unternehmen gründlicher Vorbereitung bedurfte. Deshalb schickte man den Kaufmann Ariston, einen Tyrer, auf eine Undercover-Mission nach Karthago. Getarnt als Geschäftsreisender sollte sich Ariston in Karthago umhören und konspirativ Kontakt zu Freunden Hannibals aufnehmen, die seine Rückkehr nach Karthago vorbereiten würden. Obwohl die Tarnung eigentlich perfekt war, erregte die Ankunft des Mannes aus dem Seleukidenreich sogleich den Argwohn der inzwischen recht zahlreichen Romfreunde in Karthago. Man verhaftete Ariston, konnte ihm aber nichts nachweisen, weil er keine schriftlichen Dokumente bei sich trug, und ließ ihn laufen. Der Plan, alles in Karthago für eine baldige Ankunft Hannibals zu präparieren, war durchkreuzt worden. Doch Ariston gelang es immerhin, vor seiner Abreise nach Tyros überall in Karthago Plakate aufzuhängen, die für ein Bündnis mit Antiochos warben. Hannibals ehrgeiziger Aufmarschplan verschwand in der Schublade. Stattdessen setzte sich Antiochos durch, der viel bescheidenere Kriegsziele verfolgte und die Römer lediglich aus Griechenland vertreiben wollte. Der Krieg wurde zu einem grandiosen Fehlschlag für Antiochos. Den Römern verschaffte er die Hegemonie im gesamten Mittelmeerraum, die sie rund 600 Jahre behaupten sollten. Hannibal machte er abermals zum Flüchtling, der erst in Armenien und dann in Bithynien Asyl fand, bevor ihn 183 vor Christus auch dort römische Häscher aufspürten und er seinem Leben, im Alter von etwa 65 Jahren, selbst ein Ende setzte. Cursus Publicus. Wir sind gewohnt, das römische Imperium, das aus den Kriegen gegen Karthago siegreich hervorging, als Staat zu betrachten. Max Weber versteht darunter einen territorial begrenzten Anstaltsbetrieb, der erfolgreich das Monopol legitimen physischen Zwanges beansprucht. Ein Staat setzt also institutionalisierte Herrschaft und ein Gewaltmonopol voraus. Beides ist erst im Absolutismus der frühen Neuzeit zur Vollendung gereift. In Rom schritt die Institutionalisierung von Herrschaft bis zur Spätantike immer weiter voran, ohne je das Niveau der Moderne zu erreichen. Ein staatliches Gewaltmonopol gab es auch im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus nicht. Außerdem war das Imperium weniger ein Territorialstaat als ein durch Bindungen persönlicher Loyalität zusammengehaltenes Netzwerk. Das heißt nicht, dass es völlig abwegig wäre, von Rom als einem Staat zu sprechen, aber die Staatlichkeit der Antike war nach unseren modernen Begriffen defizitär. Es gab keine Polizei, in der Stadt Rom zur Zeit der Kaiser aber immerhin die Cohortes Urbanae, einen Wachkörper, der dem Stadtpräfekten unterstand und auch polizeiliche Aufgaben wahrnahm. Ihnen zur Seite standen die Vigiles, die Feuerwehr. Es gab keine Staatsanwaltschaft, keinen Gerichtsvollzieher, keine Strafprozessordnung und keine eigentlichen Gefängnisse, wohl aber eine mit geradezu wissenschaftlicher Akribie immer weiter entwickelte Rechtsordnung, in deren Rahmen sämtliche Magistrate, auch der Kaiser, operierten. Es gab keine staatliche Daseinsfürsorge, kein öffentliches Gesundheitswesen, keine öffentlichen Schulen. Was es gab, waren die Wohltaten, die reiche Bürger, auch und vor allem der Kaiser, in Form von Nahrungsspenden oder Gutscheinen regelmäßig unters Volk brachten. Auch die staatliche Bürokratie war defizitär. Eine Regierung im engeren Sinne gab es nicht. In der Republik führten jährlich wechselnde Magistrate mit eher unspezifischen Aufgaben die Geschäfte, eine Verwaltung stand ihnen nur in Form weniger Gehilfen zur Verfügung, die sie aus privaten Mitteln finanzieren mussten. Die Kaiser bedienten sich anfangs ihrer Sklaven und Freigelassenen, später professioneller Juristen, um Aufgaben zu delegieren. Die Statthalter in den Provinzen verfügten lediglich über minimalistische Stäbe, die sie aus den Garnisonen vor Ort rekrutierten. Botschaften und einen ständigen diplomatischen Dienst gab es nicht. Für den diplomatischen Verkehr engagierte man ad hoc Gesandte, die nicht einmal römische Bürger sein mussten. Inmitten dieser rudimentären Staatlichkeit gab es eine Institution, die schon früh, ab dem 2. Jahrhundert vor Christus, einen hohen Grad an Professionalität entwickelte und Spezialisten für die Wahrnehmung aller möglichen Funktionen heranbildete: das Militär. Die römische Armee besaß Hospitäler, Landvermesser, Schweinezuchtbetriebe, Bautrupps, Ingenieure und Fabriken für ihre Waffen. Sie verfügte auch über Fähigkeiten zur Informationsbeschaffung. Den Legionen waren Späher und schnelle Aufklärungstruppen zugeordnet, aber auch Truppen, die die Geheimdienstarbeit im engeren Sinn leisteten. Ohne Möglichkeiten der Nachrichtenübermittlung wäre jede nachrichtendienstliche Tätigkeit vergebliche Liebesmühe gewesen. Kommunikation über weite Strecken ist ein großes Problem in allen vormodernen Gesellschaften. Gerade in großen Imperien wie dem Perserreich und eben dem Römischen Reich konnten wichtige Botschaften von Grenze zu Grenze Tage, wenn nicht Wochen unterwegs sein, vor allem dann, wenn der Seeweg nicht in Betracht kam. Bereits das Perserreich hatte aus diesem Grund eine aufwendige Infrastruktur unterhalten, ein Straßennetz und eine Reichspost mit Stationen für regelmäßigen Pferdewechsel. Straßen hatten die Römer vor allem zu militärischen Zwecken schon ab dem 4. Jahrhundert vor Christus gebaut. Zur Zeit des Kaisers Augustus kam ein Beförderungssystem hinzu, der Cursus Publicus, für den die Provinzbewohner verpflichtet wurden, Reit- und Zugtiere sowie Fahrzeuge zu stellen. Den Cursus Publicus ergänzten ein Netz von Relaisstationen, Mutationes, an denen Reisende die Pferde wechseln konnten, und Unterkünfte. Teilweise war dazu die Einquartierung bei Privatleuten nötig, zunehmend gab es aber auch offizielle, Mansiones genannte Herbergen an den Hauptstraßen. Über den Nutzerkreis des Cursus Publicus entschied der Kaiser, der Berechtigungsscheine für Personen-, Güter- und Postbeförderung ausstellte. Zugang hatten hauptsächlich Verwaltungspersonal und Soldaten, aber auch Zivilisten, sofern Kapazitäten frei waren und die Betreffenden über Vitamin B verfügten. Das Imperium war ein Mobilitätsraum der vielen Geschwindigkeiten. Wie rasch man vorankam, hing von der Saison ab, aber auch von Status und Funktion der Reisenden. Für die 1425 Straßenkilometer von Rom nach Burdigala, Bordeaux, benötigte ein Ochsengespann 121 Tage, 4 ganze Monate. Doch niemand hätte Waren allein auf dem Landweg transportiert. Man hätte die Strecke von Ostia bis Narbo, Narbonne, auf dem Seeweg zurückgelegt und so auf einem langsamen Schiff nur 24,2 Tage benötigt. Deutlich schneller wäre ein Reiter unterwegs gewesen, dem für die Seepassage ein schnelles Schiff zur Verfügung gestanden hätte. Er hätte 12,2 Tage benötigt. Nur die Hälfte der Zeit, nämlich 6,3 Tage, hätte ein Bote ausschließlich auf dem Landweg benötigt, wenn ihm der Cursus Publicus mit seinen Relaisstationen für Pferdewechsel zur Verfügung stand. Der Cursus Publicus machte den Faktor Entfernung zwar nicht vollständig irrelevant, er schrumpfte das vom Atlantik bis tief nach Vorderasien, vom Firth of Forth bis zu den Katarakten des nilreichenden Imperium aber gewissermaßen auf ein beherrschbares Maß zusammen. Die Beförderungszeiten von Rom in die großen Städte des Imperiums betrugen per Cursus Publicus jeweils im Sommer, der zweitgenannte Wert, die Reisedauer für Privatreisende mit schnellem Pferd und langsamem Schiff, Aquileia 2,8 Tage, 8 Tage, Karthago 4, 10,8, Serdica, Sofia 5,2, 18,6, Athen 5,8, 13,7, Konstantinopel 7,2 Tage, 24,3 Tage, Emerita Augusta, Merida, 9,8, 29,3, Eburacum, York, 10,6, 36,7, Alexandreia, 11,4 Tage, 28,1, Antiocheia, 12,4 Tage, 22 Tage. Der Cursus Publicus beschleunigte die Mobilität auf dem für vormoderne Verhältnisse bereits hervorragend ausgebauten Verkehrsnetz des Imperiums also mindestens um den Faktor 2, in vielen Fällen sogar deutlich mehr. Augen und Ohren. Die Sicherheit des römischen Imperiums hing von der Integrität seiner Grenzen ab. Auf dem Höhepunkt der römischen Macht zur Zeit des Kaisers Hadrian, 117 bis 138 nach Christus, 7500 Kilometer Außengrenze von Britannien über Germanien, den Balkan, Armenien, Mesopotamien, Arabien, Ägypten und Nordafrika bis Mauretanien. Verantwortlich für ihren Schutz war ein Heer, das knapp 500.000 Mann stark war. Rein statistisch kamen also knapp 70 Soldaten auf jeden Kilometer Grenze. Bei vielleicht 60 Millionen Reichsbewohnern war das römische Imperium nicht stärker militarisiert als die vergleichsweise winzige Westdeutsche Bundesrepublik bis 1990. Funktionieren konnte das nur, weil die römische Armee ihren potenziellen Gegnern in puncto Ausbildung, Organisation und Technologie haushoch überlegen war. Ein wichtiges Moment der Asymmetrie war, dass die Römer ihre Gegner besser kannten als umgekehrt die Gegner das Imperium. Wie im Hannibalkrieg, nur jetzt in viel größerem Maßstab, waren Informationen das Gut, das oft genug über Sieg oder Niederlage entschied. Relevantes Wissen erlangte man dadurch, dass man Überläufer und Kriegsgefangene befragte. Eine wichtige Quelle waren außerdem Kaufleute, für die Grenzen durchlässiger waren als für Normalsterbliche. Die Römer wussten, warum sie 298 nach Christus in einem Vertrag mit ihrem Gegner im Osten, den Persern, bestimmten, dass jeglicher Handel zwischen den beiden Reichen künftig über die Grenzstadt Nisibis abgewickelt werden sollte. Indem sie die Karawanen durch ein Nadelöhr ziehen ließen, erleichterten sie den Grenzschützern ihre Aufgabe, Spione aus der Masse der Kaufleute herauszufischen. Um Informationen beschaffen und vor allem schnell weiterleiten zu können, reichten solche passiven Maßnahmen aber bei weitem nicht aus. Dazu benötigte die Armee vor allem eigene Spezialkräfte zur Informationsbeschaffung, aber auch ein Übermittlungssystem, über das Nachrichten schneller reisen konnten als selbst mit dem Cursus Publicus. Der Archäologe David J. Woolliscroft hat römische Grenzbefestigungssysteme in Britannien und Germanien, Hadrian's Wall und seinen Vorläufer, den Stanegate, sowie den obergermanischen rätischen Limes, auf entsprechende Einrichtungen untersucht und Interessantes zutage gefördert. Nach seinen Forschungen verfügten die Legionen über ein ganzes Arsenal von Signaltechniken, mit denen Botschaften auch über größere Entfernungen sicher weitergegeben werden konnten. Von Brieftauben über Rauch, Feuer und Flaggen sowie akustische Signale bis hin zu Zeigertelegraphen. Grenzkastelle und kleine Posten, sogenannte Mile Castles, wurden extra so im Gelände angelegt, dass die visuelle Signalübermittlung störungsfrei zu bewerkstelligen war. Mehr noch. In Germanien, besonders in der Wetterau, beschrieb der Limes-Verlauf spornartige Vorstöße tief ins Barbarenland. Vordergründig erscheinen solche Ausbuchtungen widersinnig, denn sie verlängerten lediglich die Verteidigungslinien und erhöhten so die personellen und materiellen Kosten des Grenzschutzes erheblich. Eine solch unregelmäßige Anlage der Grenzbefestigungen lohnte den Aufwand nur, wenn sie der Gewinnung und Übermittlung von Nachrichten diente. Tatsächlich war der Wetterau-Limes so angelegt, dass sich von dort aus Entwicklungen beobachten ließen, die sich viele Kilometer vor den römischen Hauptlinien abspielten. Per Licht- oder Zeigersignal ließen sich die so gewonnenen Erkenntnisse ohne Zeitverzug ans Hauptquartier übermitteln, das ebenso rasch dafür sorgen konnte, dass Einheiten zur Verstärkung herangeführt wurden. Der Limes leistete wertvolle Dienste, nicht nur im Rahmen von Grenzmanagement und Verteidigung, sondern war auch sein eigenes Frühwarnsystem, mit dem sich das Risiko unliebsamer Überraschungen gering halten ließ. Jede Information ist aber nur so gut wie die Leute, die sie beschaffen. Die römische Armee verfügte über eine ganze Reihe von Spezialkräften, die Augen und Ohren für ihre Kameraden offen hielten. Bereits bei Caesar tauchen Speculatores auf, die der Feldherr im Gallischen Krieg nutzte, um Stellungen wie Bewegungen des Feindes auszukundschaften und das Gelände zu erkunden. Doch auch Caesars Gegner operierten mit Kundschaftern. Im Bürgerkrieg zwischen dem Diktator und den Pompeius-Anhängern gelang es dem jüngeren Gnaeus Pompeius, einen Spekulator in Caesars Lager einzuschleusen. Der Mann wurde enttarnt und getötet. Was sein Auftrag war, ob er das Lager ausspähen, taktische Informationen beschaffen oder gar den Diktator töten sollte, verrät der Text nicht. Schon diese wenigen Schlaglichter erhellen, wie vielfältig das Aufgabenspektrum der Elitesoldaten war. Sie leisteten Aufklärungsarbeit, sammelten Informationen und wurden als Undercover-Agenten tätig, wenn man an geheime Informationen gelangen wollte. Bereits Marcus Antonius stellte in der Triumviratszeit eine Kohorte Speculatoris auf, wie ein Denar aus dem Jahr 32-31 vor Christus bezeugt. Augustus wies später jeder Legion eine Abteilung der Nachrichtentruppe zu, die Aufklärungs- und Kurierdienste versah, aber auch als Leibwache für hohe Offiziere diente. Der Prätorianergarde in Rom war ebenfalls ein Kontingent von 300 Speculatoris zugeordnet, die für alle möglichen Spezialaufgaben trainiert waren. Einige dienten den Kaisern als Leibwache, andere überbrachten als Kuriere streng geheime Botschaften. So schickte der Prätorianerpräfekt Macro, als Kaiser Tiberius im Sterben lag, Speculatores in sämtliche Provinzen aus, um die Statthalter zu informieren. Bei Bedarf konnten solche Nachrichten, wie Ammianus Marcellinus überliefert, chiffriert werden. Der im 4. Jahrhundert schreibende, spätrömische Geschichtsschreiber musste es wissen. Ammianus war selbst hochrangiger Offizier, ein militärischer Fachmann, der 362 unter dem Kaiser Julian in dessen katastrophal gescheiterten Perserkrieg gezogen war. Speculatoris waren also höchst vielseitig verwendbar. Als Elitetruppe bezogen sie höheren Sold als ihre Kameraden in den Legionen und bei den Prätorianern. Manch einer von ihnen absolvierte sogar eine steile Karriere, die auch sozialen Aufstieg bedeutete. Der wohl um 15 nach Christus geborene Spekulator Sextus Caetrius Severus avancierte bis 68-69 zum Tribun und kommandierenden Offizier einer Prätorianerkohorte. Etliche Speculatoris dienten nach längerer Dienstzeit im Stab von Provinzstatthaltern, gehörten also zur kleinen Verwaltungselite der römischen Provinzen. Mit den Aufgaben der Speculatoris überschnitten sich zum Teil die einer anderen Kategorie militärischer Fachleute, der Exploratoris. Auch sie waren Kuriere und nahmen nachrichtendienstliche Funktionen wahr. Ihre Hauptaufgabe lag aber bei der Feind- und Geländeaufklärung. Sie waren, im Frieden wie im Krieg, Augen und Ohren der Legionen. Im Feld ritten sie, weiträumig aufgefächert, einer marschierenden Legion voran, um Feindaktivitäten und Geländebeschaffenheit an den Befehlshaber zu melden. Auch in Friedenszeiten erfüllten sie wichtige Funktionen, zum Beispiel als Besatzung vorgeschobener Außenposten im Barbarenland, in Barbarico. In der Spätantike nutzten die Aufklärungsdienste der Armee vermutlich auch speziell dafür ausgestattete Boote, um auf Flüssen ins Feindesland vorzudringen und Informationen zu beschaffen. Exploratores gehörten in der Regel den Hilfstruppen an, die auf ethnischer Basis unter Nichtrömern angeworben wurden und erst mit ihrer Entlassung aus dem Heeresdienst das römische Bürgerrecht erwarben. Das Praktische an diesem Rekrutierungsmodell war, dass sich die Römer so die Kampfweise verschiedener Ethnien zunutze machen konnten. Für den Dienst als Späher etwa eigneten sich die Nomaden der afrikanischen und vorderasiatischen Wüsten- und Steppenzonen, aber auch Bewohner der Nordwestprovinzen besonders gut. Sie waren im Reiten geübt und, wie Bataver und Germanen, mit schwierigem Gelände vertraut. Noch der im späten 4. Jahrhundert nach Christus schreibende Militärschriftsteller Vegetius rät, der Hauptstreit macht stets berittene Exploratoris zur Aufklärung voranzuschicken, um zu vermeiden, hinter der nächsten Biegung in einen Hinterhalt zu geraten. Das sei bei Nacht noch wichtiger als tagsüber. Diese Soldaten sollten zuverlässig und erfahren sein. Die Dunkelheit reduziere das Risiko, dass Späher dem Feind in die Arme liefen. Geschehe das, so verkehre sich der Vorteil durch Aufklärung in einen Nachteil, denn in Gefangenschaft geratene Späher verrieten unweigerlich das Herannahen einer Armee. Vegetius hat auch Tipps zur Spionageabwehr parat. Befänden sich gegnerische Agenten im Lager, so solle man unverzüglich alle Soldaten zum Appell bei ihren Zelten zusammenrufen. Der Spion könne dann problemlos identifiziert und aufgegriffen werden. Waren die Versuche der Römer, über ihre Gegner möglichst gut im Bilde zu sein, von Erfolg gekrönt?